Hier, so, jetzt ich habe Aufnahme. So, klickerst du auch noch zusammen, ja, ne? So. Wunderbar, jetzt haben wir beide Aufnahme. Ja, muss ich mal gucken. Ja. Wer alles so da ist, schönen guten Abend erstmal hier an unsere doch sehr zahlreich anwesenden Gäste heute. Ja. Zu unserer Corona-Spezialaufnahme. Bevor wir die nennen, können wir kurz sagen, weil gerade einer fragt, nö, gemutet, ob das Mikrofon gemutet ist oder nicht, ist eigentlich völlig egal, weil in diesem Raum haben nur die beiden Götter Sprachrecht. Ja, wir nennen es heute, wir können uns auch heute Corona und Covid hätten wir uns nennen sollen. ich nenne mich ja immer noch Mofok, ne? Ja, okay, ja, gut, ja. Die beiden Mofoks haben hier Sprachrecht. Na, ich weiß ja jetzt nicht, ob der Gottfaser auf Geocaching sein Event überhaupt stattfinden wird. Ja, gut, im September, da wird wieder was gehen, denke ich, ne? Weil jetzt ich bin ganz völlig fasziniert. Interceptor hat seinen eigenen Live-Podcast oder braucht. Ja, da bin ich auf ausgegangen, das ist selbstverständlich. Ja, Interceptor, wir mussten ja diesmal auf dem, nicht traditionell auf dem Donnerstag, sondern auf dem Mittwoch starten, weil ich eigentlich Freitag nach Thüringen gefahren wäre. Eigentlich. Ne? Ach, hätten wir noch verschieben können wieder. Ja, aber ich glaube, es sind alle verwirrt. Ne? Ja, naja, ist auch egal. Also ich habe morgen freigenommen, weil mir das sonst zu spät heute geworden wäre. Komme ich ja morgen gar nicht mehr hoch. Gucken wir mal, wer ist da? Dr. Ringding. Genau. Bidelli, Glider, Hipfo, Interceptor. Das heißt aber Keksi 6, wieso 86? Jetzt sag nicht, das ist ein Geburtsjahrgang, mein Gott. Nee, das ist, hat irgendwas mit Körbchengröße zu tun. Also. Ach so, okay. Ja. Ich dachte eben, das könnte meine Tochter dann sein hier. Der Südmeister weiß immer noch nicht, ob er rein oder raus will. Lucky Joe, Schlemmerkescher, Stellinger, Tebu und Traveling Jack. Na, haben wir doch eine Menge zusammen. Wie viel sind denn das eigentlich? 3, 6, 9, 11. Ja, und wir beide, ich weiß nämlich gar nicht, wie viel hier rein dürfen in dieses neue Pott-WG. Ja, und das sind sehr viele Gipfelstümper dabei, stelle ich gerade fest. Stimmt. Doch ein Großteil von Bergsteigern ist heute anwesend. Das freut mich. Ah, Südmeister ist noch im Klo. Na gut, das ist auch kein Problem. Gibt es dafür einen extra Raum hier? Fürs Klo? Nee. Ja, bestimmt. Ja. Ich lasse auch Tagesschau sausen. Es ist ja hier auch wohl fachlich und sachlich das viel ausgereiftere Nachrichtenmagazin, würde ich mal sagen. Ja, gerade auch vom Sachlichen her. Ne? Ja, also wie ihr seht, Pott-WG hat sich nicht wirklich für die Anwender geändert. Wir werden das jetzt immer so machen. Ich muss dann so einen Raum anlegen und guck mal, Lou ist auch noch dazu gekommen. Die sprechenden Virologen. Und da gehen dann alle rein. Also ja, es ist jetzt, wir müssen den Raum jedes Mal neu anlegen. Ich muss mal sehen, ob wir uns dran gewöhnen oder ob wir doch mal irgendwie Discord ausprobieren. Aber ach, immer dieses Neu und Anders, da müssen alle sich wieder einen neuen Client holen. Ach, das macht mich alles noch nicht glücklich. Und einen Ersatz für MixLR gibt es im bezahlbaren Rahmen auch immer noch nicht. Ja, aber schauen wir mal, wie es jetzt hier läuft. Vielleicht ist es ja mit der Neuauflegung dieser ganzen Zimmer hier und des ganzen Servers ja ein bisschen besser geworden. Das stimmt. Und die Atmung höre ich bis jetzt auch nicht. Also von daher. Ich habe jetzt genau seit 6 Minuten Luft angehalten. Ja, okay. Ja, ich lasse sie hinten raus. Also. Na gut. Fangen wir mal langsam an hier. Ne? Postkarten gab es wieder. Muss ich erst mal gucken, wie habe ich die sortiert? Von Tintenklecks gab es eine Postkarte. Ja, die gerade fremd geht da oben in so einem völlig anderen Raum. Das macht mich ja ganz, ganz nervös. Ja, und dafür kriegt sie vielleicht auch nochmal eine Karte zurück, aber keine Postkarte. Ne? Ja, das stimmt. Aus München, Frühstückslokal der Geocacher. Ich habe mir das ja auch genau angeguckt auf Street View. Ist ja witzig, sieht man ein verpixeltes Mädchen davor. Ich weiß nicht, ob sie das jetzt ist, aber ich glaube. War sie bekleckert irgendwie? Nee. Nie. Konnte man nicht erkennen wahrscheinlich. Ja. Nee, ich glaube, das war sie nicht. Also ich kenne sie ja, also ich habe sie ja schon mal getroffen hier in Hamburg. Nein, das war sie nicht. Aber immer eine schöne Karte. Und von Stellinger haben wir noch eine bekommen für Holger. Ach, das war die mit dem Puzzle, ne? Ja, inklusive diese GC-Puzzle. Also gut, dass Holger das kriegt. Bei mir wäre das nach 5 Minuten im Müll gelandet. Ich habe das natürlich wieder nicht hingekriegt. Ja, Holger hat dafür im Moment ja Zeit. Also von daher vielleicht ist der da ausdauernder. Ja, ich glaube, sie hat es jetzt zwar nicht explizit dazu geschrieben, aber ich glaube, die Ansage können wir trotzdem mal machen, weil alle haben ja mitgekriegt, dass er nochmal eine Herz-OP dahinterher kam. Die hat er jetzt hinter sich. Er hat jetzt ein großes Aua. Ich meine, klar, die haben den ganzen Brustkasten aufgemacht. Da kann man sich wohl vorstellen, dass das weh tut. Aber er ist jetzt durch. Genau, das ist die Tag jetzt passiert, glaube ich, irgendwie. Ja, ich weiß jetzt nicht, welcher Tag, aber es ist jetzt erledigt diese Woche. Und jetzt geht es wirklich nur noch Richtung Heilung sozusagen. Da sollte jetzt auch nichts mehr dazwischen kommen. Ne? Also da, weil bei der Folge 12 soll er wieder hier dabei sein, denke ich mal. Ja, es gibt ja bald nichts mehr, was da noch. Der hat ja nun wirklich alles mitgenommen. Ja. Also, na gut, Corona könnte er sich jetzt noch holen, aber also ansonsten hat er ja nun wirklich alles mitgenommen, was er irgendwie kriegen konnte. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der nochmal in seinem Leben irgendwas Schlimmes erlebt, ist eigentlich statistisch muss die null sein. Und einige haben es ja auch gesehen, er hat ja ab und zu auch mal bei Twitter oder bei Facebook was geschrieben. Ja. Ne? Also das ist ja auch schon mal schön, dass man sieht, Mensch, es geht halt vorwärts, er liest halt viel mit, er beteiligt sich jetzt auch wieder ein bisschen. Und ich glaube auch, der hat sich über die Postkarten gefreut. Ne? Ja, das sowieso, das sagte sie auch schon. Jetzt muss man ihm erstmal wieder ein bisschen Zeit geben, nach so einer Herz-OP muss man sich auch mal kurz erholen. Aber nachdem, was er bis jetzt alles mitgedacht hat, geht davon aus, dass er übermorgen wieder twittert. Also. Ja, das denke ich auch so. Und nichtsdestotrotz machen wir nochmal einen kleinen Aufruf. Schickt einfach nochmal Karten an uns, ja, an ihn. Er hat noch ein bisschen Zeit, sich die anzugucken und zu lesen. Also von daher. Ja, Holger, und wenn du uns dann zuhörst, mach mal ein Bild von der Narbe. Heike steht immer auf sowas. Die mag so medizinische Eingriffe. Das guckt sie sich auch im Fernsehen immer gerne an. Also mach ruhig, solange die noch schön frisch ist, die Narbe, mach da ruhig mal ein schönes Bild von. Es gibt jetzt eine neue Serie. Auf irgendeinem Sender habe ich es gesehen, die Fußdoktoren. Vielleicht ist das auch was für Heike, ne? Ja, Füße weiß ich nicht. Ja, ich habe neulich irgendwo eine Vorschau gesehen bei Six oder so von irgendeinem amerikanischen Typen, der wirklich nur ganz, also ganz kaputte Füße, ey, das, oh, nee, ehrlich, nee. Also wir sind noch im Moment bei Saving Hope, aber da kommt gerade die Frage, ob die Postkarte vom Berg, natürlich ist die Postkarte vom Berg übergeben worden. Die passte gerade soeben noch in den Briefkasten, sie war an dem Tag nämlich gerade zu Holger nochmal. Und da habe ich den Briefkasten stopfen müssen und die passte da auch gerade noch rein. Ja, ist also übergeben worden. Für die, die das nicht wissen, das war sozusagen das Logbuch von unserem Gipfelstümper-Event. Genau, eine übergroße Postkarte. Ja. So DIN DIN A4 oder DIN A3 Format sogar, ne? Ich glaube eher DIN A3. Ja. Ja. Oder DIN A4. Aber wie weiß ich was? Na, so dazwischen. Also es passte gerade noch in den Postkasten. Also ich denke mal so knapp über DIN A4 muss es gewesen sein. War vom Glider. Die Idee. Genau, muss man hier auch mal loben, ne? Weil da mal einmal im Leben, gut, nach seinem Cash-Serie, die ich da machen musste, loben wir ihn wenigstens für die Postkarte. Ja, ich bin froh, dass er hat sich im Vorfeld bei mir gemeldet. Ich hatte nämlich eine ähnliche Idee und dann hat leider sich das übernommen. Das ist ja auch gut, weil ich kann ja auch nicht alles auf den Berg hochschleppen. Ich musste ja schon einen ganzen Rucksack voll Sachen schleppen, die ich eigentlich gar nicht selbst brauchte. Also ich bin ehrlich gesagt auch mal froh, wenn ich dann oben bin mit dem ganzen Fresskram da drin und die Getränke. Ne? Das sind schon ein paar Kilo, die man da durch die Gegend schiebt, muss ich auch sagen. Ja, das war auch diesmal wirklich, also es wird ja jedes Mal mehr. Und ich habe tatsächlich, also das nächste Mal mache ich kein Announcement mehr, dass vielleicht jemand sich am Buffet beteiligen möchte, weil das ist ein Selbstläufer. Weil die Bank hat nicht mehr gereicht. Also wir mussten schon stapeln. Ja. Wir konnten die Tombola gar nicht richtig durchführen, weil halt so viel Fressalien zur Seite geschoben werden mussten. Und auch bei der Tombola, glaube ich, ist mal über 3/4 der Besucher sind mit dem Preis nach Hause gegangen. Ne? Ja, stimmt. Das habe ich nicht so richtig mitgekriegt, sonst hätte ich die Holzkreuzer dazu geworfen. Schade, dass nicht jeder was gekriegt hat. Aber ja, mein Gott, irgendwann, was sollen wir noch alles anschleppen? Also, weil ich hab's auch nicht mehr so ganz im Kopf, weil ich musste Tibu ja immer in die Augen gucken. Ja. Aber ich glaube, so viele Zettel waren nicht mehr drin in der Box. Also da lass es noch 10 Stück gewesen sein. Ja. Also das ist, dabei sein ist alles. Ja, genau. Die meisten haben was bekommen und ja, dann müssen wir auch im Nachhinein nochmal sagen, nochmal 1000 Dank. Also ich habe ja die Logs diesmal auch alle mitgelesen, mache ich ja sonst eigentlich auch nicht immer, aber da habe ich tatsächlich alle Logs mal gelesen. Da waren echt schöne Logs dabei, muss ich ehrlich mal sagen. Das hat mich auch gefreut, da waren wirklich schöne Logs dabei und man sieht halt auch, dass es ist halt ein Event, wo nicht viel geboten wird, außer dass so ein gefälliger Typ um die Ecke kommt irgendwann. Und natürlich Gewinne in unglaublicher Höhe und Wertigkeit. Und das ist tatsächlich, es war einfach schön, aber dieses Mal haben tatsächlich auch nicht so viele so lange durchgehalten. Also wir selbst sind ja auch bis 4 was angesetzt und kurz nach 4 gegangen, weil wir quasi letzten waren, weil es dann doch schon dunkel hochzog. Ne? Also so schön wurde es Wetter nachher auch nicht mehr. Aber wir hatten trotzdem tolles Wetter. Also wir hatten Traumwetter, aber dann war es auch Zeit zu gehen. Auf dem Rückweg hatte ich auch, glaube ich, irgendwann die Scheibe nass. Also es war dann so ein leichter Regen auf unserem Heimweg. Ja, das kommt hin. Ich war gerade zu Hause, da fing es an zu tröpfeln. Ne? Also von daher. Nee, war schön. Also das ist auch schön eigentlich, dass wir das durchgeführt haben. Rechtzeitig noch, bevor diese ganzen schwierigen Events jetzt gekommen wären. Auch selbst da gab es ja schon Antivirus-Kekse und sowas. Ja, mal schauen, wann es das nächste gibt. Ich hatte ja eigentlich gedacht, wieder zum Sonnenuntergang am längsten Tag des Jahres was zu machen, aber... Oh, da sind wir, glaube ich, auch unterwegs. Wir haben eigentlich an der Schlei zu der Zeit eine Woche ein Ferienhaus gebucht. Ich bin mal gespannt, ob man dann schon wieder reisen kann. Ich weiß es nicht. Also ich bin halt auch gespannt tatsächlich, wenn man, ich meine, da oben theoretisch kannst du so ein Event machen. Also das, was wir jetzt hier so im Moment erleben, ist ja eher auch so eine Erziehungsmaßnahme, sag ich mal, dass die Leute sich auch mal ein bisschen dran gewöhnen, nicht mehr gleich jedem durchs Gesicht zu lecken. Ja, mal auf dem Event, also Versammlungsverbot hast du ja im Moment. Also, ja, aber ich denke mal, im Juni wird es vielleicht nicht mehr so sein, dass du dieses Verbot hast, dass du dich nur zu zweit treffen darfst. Ne? Da gehe ich sogar mal von aus, weil irgendwann müssen sie das Ganze ja wieder lockern, sonst werden die Leute ja irre. Ich muss auch sagen, ich war ja tatsächlich danach sogar auf noch einem Event. Mhm. Nee, bei dem Grünkohl-Event vom Gleider. Ach, das war dieses Event, wo du vom Gleider noch Geld zugesteckt bekommen hast, damit du ein Will Attent schreibst. Nee, wir hatten tatsächlich kurz danach ja diese Tipps mal. Ich hatte ja gesagt, ich höre ja gerne Tipps über Caches, da kam ja nichts, so gut wie nichts. Und auch über Events, wenn das mal so kleine Besonderheiten sind. Und dann hatte er von seinem Grünkohl-Event erzählt. Und na gut, als wir dann gelesen haben, gibt's eine Wanderung dazu und Heike mag Grünkohl, ich nicht, aber Heike, da brauchten wir gar nicht lange diskutieren, haben wir gesagt, fahren wir hin. Und haben wir dann auch gemacht in Burgdorf, so ein kleines Kaff vor Hannover und dann so auf dem Land draußen bei so einem kleinen abgelegenen Gasthof, der so auch für Kinder irgendwas veranstaltet, also sehr schön gelegen das Ganze. Tolles Event, war eine Handvoll Leute, ich schätze mal so 10, ich weiß gar nicht genau. Oh, das ist ja kuschelig. Ja, ich mag aber diese Größen auch. Also das finde ich gerade angenehm. Und dann so 7 Kilometer, 8 Kilometer Wanderung vorher. Und er hat ja tatsächlich noch eine 10er-Runde Caches gelegt. Gut, er hat sie gelegt. Ausgemessen hat er sie nicht so, aber gelegt hat er sie immerhin. Hat er wahrscheinlich per Google Maps eingemessen. So wirkt es teilweise, aber gut, er ist halt noch nicht so lange dabei. Mensch, also muss man ja auch Rücksicht nehmen. Geworfen, schreibt er gerade. Geworfen. Genau. Gewürfelt. Aber wir hatten ihn ja dabei. Die Koordinaten gewürfelt. Ne? So ging das alles. Ja, das waren ja alles, ich glaube, D1,5 alles. Und du wirst es nicht glauben, ne? Er hat die ja tatsächlich, um 15 Uhr fing es an und um 15 Uhr hat er die freischalten lassen. Ja. Und wir gehen los, ne? Und was ist? 3 waren der FTF schon weg. Nee. Doch, ist irgendeiner mit dem Auto oder mit dem Fahrrad oder irgendwas von der anderen Seite wo gekommen und hat ihn davon 2 oder 3 gemacht. Den Rest hat er nicht, da wollte er noch welche machen, die wurden nicht gefunden, weil die so schlecht angemessen waren. Die haben tatsächlich das dann nicht geschafft, den Bonus zu finden. So hatten wir am Ende dann irgendwie 7 oder 8 FTFs, aber tatsächlich nicht alle. Und das aber Arsch der Welt, wirklich. Also es war schon spannend. Ja, da siehst du, das ist auch wieder ein Anfängerfehler. Ne? Die Listings muss man erst freischalten, dann, wenn man beim Grünkohlessen sitzt. Ne? Genau. Ausgedruckte Listings für die Teilnehmer, gerade bei 10 Leuten kannst du also, ja. Ne? Oder die Dosen noch nicht. Also ich, wenn er legt, man die Dose halt noch nicht aus, sondern nimmt mit. Verteilt die, während man rumgeht. Also da, ja, ich sag ja, er ist da, er muss noch lernen. Also ist schon okay. Ist halt Hannover, da ist so ein bisschen aus der Provinz, aber was willst du dann machen? Aber es ist schon interessant, also hier in der Gegend, wenn du einen Cash auslegst, ne, also ich habe ja neulich hier auch einen Cash bei mir vor der Haustür ausgelegt, da hat der FTF 2 Tage gedauert, ne? Oh, das lange. Ja, und das war früher nicht so. Früher hast du halt, wie gesagt, da hast du dich nach einer halben Stunde oder noch nicht mal nach 10 Minuten, konntest du schon 4, 5 Leute treffen, ne? Ja. Corona-Party. Ja, ja. Das ist, hier ist es vorbei mit solchen Geschichten, also da sind die Leute nicht mehr so hinterher, ne? Ja, das stimmt. Apropos, vielleicht mal, um das am Anfang einzustreuen. Wir haben vorher natürlich auch mal unterhalten, was machen wir mit Corona? Ich finde da ganz merkwürdig, was die Podcasts alle veranstalten. Also eine Hälfte, wir machen ganz ohne, damit die Leute auch was zu lachen haben. Und die anderen, wir machen nur Corona. Wir haben uns entschieden, dass es beides scheiße. Corona gehört nun mal mit dazu. Darf aber auch jetzt nicht den überwiegenden Teil ausmachen, sondern es ist halt im Moment in der Gesellschaft das Entscheidende oder Wichtige. Also muss man das auch mit reinnehmen. Ja, man darf es nicht wegschlucken, weil ich sag mal, wenn irgendwann jemand diese Aufnahmen findet in 1000 Jahren, ja, dann wissen, was hier abging. Ne? Und dann kann man nicht sagen, Corona gab es nicht. Ne? Eben. Und wenn, dann hört man ja bei uns rein, wenn man wissen will, was es damals war. Also ist ja ganz klar. Ja. Na gut, und zu der 10er-Runde zurück, also 10 Stück mit Bonus, die ETK-Pampa-Runde. Du wirst lachen, die hatte ich mir sogar unten auf die Cash-Tipps geschrieben, weil ich die wirklich gar nicht schlecht fand. die wie gesagt, so 7-8 Kilometer, schöne Gegend, abgelegen. Ist jetzt halt normale norddeutsche Gegend. Du siehst halt, wo du in 7 Kilometer bist, aber das macht da überhaupt nichts. Und völlige Ruhe da. Also es war richtig schön, da lang zu laufen. Tja, und da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, da waren die Dinger schon geklaut. Ja, ich habe es gelesen. Das, cool, ne? Das ist echt der Hammer. Da muss derselbe Jagdpächter sein wie hier in der Gegend, ne? Ach so, meinst du, der Wilse, der Typ war? Ja, oder hier der Fese, der Typ, ne? Ja, nee, meine ich ja Wese, ja. Wese, der Wilse. Ich habe heute auch schon, irgendwie hatte ich Wese, der irgendwo hingeschrieben, hatte ich auch schon Wilse aus für sich. Ja, das ist natürlich immer ärgerlich, ne? Wenn man, ich hatte es auch gesehen, dass das Gleiter da geschrieben hat, dass es auch keine Kommunikation im Vorfeld gab und ja, aber die wahrscheinlich liegen da, also wirklich, die liegen da auch an der Straße, also du gehst nicht irgendwie auf dem Feld oder irgendwie in Wald, also wirklich Stellen, wo, also das kann überhaupt niemanden stören. Also ist auch nicht irgendwie, da geht kein Tier hin, wo die Caches lagen. Also ernsthaft, du bist in eine normale Betonstraße lang gelaufen und da liegt dann halt alle rechts und links ein paar Caches. Also so, aber gar nichts, wo man sagen würde, da störst du irgendwie. Also wenn es jetzt mal wirklich in den tiefen Wald geht, sag ich mal, also auch ein Waldweg mitten durch den Wald, wo es dann ein bisschen schwierig ist für den Jäger. Wir Menschen hinterlassen immer Geruchsspuren, ne? Also wir haben eine Fährte, sag mal, die wir hinterlassen. Ja. Da haben ja die Jäger immer Probleme, ne? Weil die hält sich, glaube ich, 6 oder 8 Stunden in der Luft. Das heißt, das Wild, wenn du mal abends in der Dämmerung halt noch cachen gehst, dann sitzt du da bis nachts um 3 und kein Wild kommt vorbei, weil die halt immer noch riechen, dass einer war, ne? Ja, das würde ich sogar noch verstehen, aber also aber das wird da ja auch nicht so gewesen sein, ne? Nein, das war ja nun wirklich für dieses Event da locker an die Seite gelegt. Also, ich muss mal ganz kurz tu mir mal einen Gefallen, der Tebu hat es immer noch nicht geschafft, hier zuzuhören, das ist auf dem Berg halt sehr leise. Nein, man muss kein Teamspeak-Konto haben, aber er soll mal auf die Optionen gehen und bei Wiedergabe gucken, ob da alles richtig eingestellt ist. Vermutlich hat er einfach nur irgendwo die Wiedergabe auf stumm geschaltet oder so. Könnte das irgendeiner dem Tebu mal eben per Chat direkt schreiben, dann weiß er das auch. Ich guck gerade, wieso hat Tebu jetzt einzig, ach so, weil er nicht auf ruhig gestellt hat. Ja, vermutlich. Aber das ist eigentlich, dass er nichts hört, ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches für ihn. Ich meine, irgendwo auf dem Berg ist es auch mal ruhig, ne? Ja. Er sieht ja auch mal, wenn Leute vorbeilaufen, keiner spricht mit ihm. Also eigentlich ist es wie immer, ne? Ja, genau, was Traveling Jack schreibt. Extra Optionen, Wiedergabegerät. Sowas muss er mal checken, ob da irgendwo was nicht richtig eingestellt ist. Dann leitet er das nämlich auf einen falschen Lautsprecher aus oder so. Vielleicht muss er mal ein bisschen was umstöpseln. Ah, also ich schrie gerade, wenn er auf die Audio-Option von Teamspeak geht, hört er den Test sondern auch nicht. Also probiert ihn mal ein bisschen zu unterstützen, aber ich kann im Moment jetzt nicht hier nebenbei noch Hilfe leisten, leider. Ansonsten schicken wir ihm das auf den Berg hoch, kann er da zu Ende hören. Ja, genau. Ja, leider hat er noch ein schönes Log geschrieben. Ich lese es nicht ganz vor, wir verlinken es natürlich wieder. Reden hilft, hallo Unbekannte. Ich bin mal gespannt, ob sich da jemand meldet. Ich würde das sehr bezweifeln. Ja, und er hat ja auch nochmal da unten den reingesetzt zu den Landesforsten, die einen guten Beitrag zum Geocaching gemacht haben, wie man es halt Natur und ich sag mal Waldnutzer verträglich machen kann. Und da wird er sich auch dran gehalten haben. Also von daher, ja, ich bin auch mal gespannt, ob da irgendwann nochmal eine Rückmeldung kommt. Also, aber ich vermute mal. Glaube ich auch nicht. Nee, ich wollte gerade sagen, also wer da ein bisschen zum Dialog bereit ist, der gibt sich auch Mühe. Und die ich sag mal, Jäger oder so wissen, oder Forstleute wissen ja auch schon mittlerweile, wie sie an Geocache rankommen. Ja. Also, dann legst du halt einen Basic-Account an und dann suchst du halt denjenigen, dem die Caches gehören und schreibst ihn an, ne? So ja. Hat es mich halt auch schon mal gemacht, ne, dass jemand mich anschrieb und sagt, Mensch, das ist problematisch, melde dich mal. Ne? Ja, ist aber auch schade, weil es ist so ein kleines Gasthaus, wie gesagt, weit außerhalb, ne? Die haben auch was für Kinder da und wo du was angucken kannst und eine Köhlerhütte draußen und so. Also die machen schon viel, damit sie da auch überleben und so. Essen war auch sehr gut, kann ich ja das sagen. Und denen hätte diese 10er-Runde sogar noch gut getan, weil da wäre bestimmt der ein oder andere auch mal zum Essen reingegangen. Also echt schade. Und trotzdem, ich fand es ein schönes Event, so mit einfachen Mitteln. Ja, gehst halt wandern, danach gehst gemeinsam essen. Das ist dann auch schon so, wie soll man sagen, durch das Wandern wächst die Gruppe dann ja auch schon so ein bisschen zusammen. Also fand ich, das so einfach kann man es machen. Ja, also wir haben hier im Südkreis, kurz vor der Grenze zum Landkreis Nienburg, haben wir auch immer so ein, ich glaube, das zehnte Mal oder achte Mal haben die es gemacht, so ein traditionelles Grünkohl-Event. Die gehen auch mal wandern vorher. Mhm. Jedes Mal eine andere Strecke. Manchmal legen sie auch ein Multi aus dafür. Und da ist es aber nun mal so mittlerweile, da sind 60 Leute oder so. Das ist natürlich das ist schon mir viel, zu viel. Ne? Also ja. da hast du halt wieder die Grüppchenbildung so ein bisschen. Ne? So, und das ist, ja. Ich bin auch nie mitgegangen, weil die ersten Jahre war der Junior zu klein. Jetzt ist es dann immer so, dass ich eigentlich zu dem Event gar nicht mehr hinfahre, weil es quasi kurz vor meiner Arbeit liegt und da fahre ich schon jeden Tag oft genug hin. Ja. Das sind immerhin von hier über 50 Kilometer, habe ich dann auch keinen Bock, jetzt nochmal Grünkohl zu essen. Aber das ist halt auch sehr gut besucht immer. Ne? Und ich greife dann halt nach immer nur die Caches ab. Ne? Die dann so gelegt werden fürs Aktuelle. Ja, naja, gut, das ist ja, mache ich hier ja auch, wenn ich immer das Neujahrsevent, wenn das hier vorbei ist, gehe ich da auch mal hin. Aber wie gesagt, so einfach kann man ein schönes Event machen. 60 Leute wären mir jetzt zu viel. Wir waren da, glaube ich, so 10, 12 und das reicht auch. Ja, ja. Da kommst du auf jeden Fall mit jemandem ins Gespräch und hast da ja keinen Stress oder so. Ne? Ja, dieses Grüppchenbild hast du ja immer so ein bisschen problematisch, aber das hast du ja überall. Das war da auch, die jetzt nicht mit Wandern waren. Ich finde das dann schon, also das finde ich überhaupt nicht schlimm oder so, aber schon hast du so zwei Grüppchen, weißt du, die einen, die zusammen jetzt schon was geschafft haben und die anderen, die dazu gekommen sind. Das ist schwierig. Also wenn, finde ich es perfekt, wenn alle zum Wandern, also ich würde immer zum Wandern dann auch erscheinen. Das ist ja immer so das Problem, auch wenn du jetzt auf eine Party kommst und alle fangen um 8 an und du kommst um 11 an, das kannst du nie aufholen, was die gesoffen haben, ne? Ja. Und genauso ist es da halt auch, ne? Ja, ja, ja. In die Themen kommst du nicht mehr so richtig rein, ne? Denn wenn dann da teilweise noch irgendwelche Geschichten vom Wandern erzählt, ja, genau. So Running Gags und dann, ja, steht ja, man so genau, klar, von ne? dem eingemessenen Caches, die nicht so, naja. Ach, naja, man muss ja mal 30 Meter Genauigkeit, das reicht auch. Oh Mensch, der arme Tibu kann immer noch nicht zuhören. Tut mir echt leid jetzt, aber leider können wir ihnen da nicht viel helfen. Aber ich habe das neulich auch gehabt. Da hatte ich Caches, genau. Ich habe einen Cache gesucht und dann auch gefunden, im zweiten Anlauf. Mhm. Und habe dann erst beim zweiten Mal gesehen, dass ganz unten im Listing stand, der Cache wurde mit Google Maps ausgelegt. Also könnte etwas ungenau sein. Ja, etwas ungenau waren 35 Meter. Mm. So, und dann war der Hinweis war halt Zaunpfahl. Ja, da waren komplett überall Zaunpfähle. Ne? Also das ist richtig toll. Ne? Ja, das macht dann richtig Spaß. Nee, so schlimm war es nicht. Also die passten auch schon, die Koordinaten. Und wenn du da die Wanderung mit 7, 8 Leuten machst, dann findest du eigentlich auch jeden Cache. Ja, schön. Es war sogar noch ein bisschen Beifang dabei. Also gab es noch eine Mystery-Warnung, Wartung. Die hat man dann natürlich auch mitgenommen. Und dann hat er da noch eine Letterbox. Die kommt nachher auch nochmal in den Cash-Tipps. Die fand ich richtig gut. Mhm. Also von daher. Ja, ich hatte auch zuerst noch überlegt, das wäre tatsächlich auch so ein Event gewesen, das mir gelegen hätte, aber es passt auch zeitlich überhaupt nicht, weil, wie gesagt, wir hatten die großen Geburtstagswochen Anfang März. Ja, da war es alles voll mit Terminen. Na, war auch cool. Es reicht ja, wenn ich die FDFs abgreife. Ja, du hast mir nur noch nicht gesagt, in welchen Caches du mich mit eingetragen hast. In allen, die sind ja jetzt geklaut, jetzt kannst du ja loggen. Achso, habe ich auch heute. Oder dir mal das Gegenteil beweisen, dass du nicht im Logbuch stehst. Habe ich ja bei Tibu auch heute gemacht, der hat da sein archiviert, habe ich erstmal schön einen Log noch geschrieben. Kannst du ja jetzt auch sagen, der kann ja nichts hören. Ach ja, stimmt. Ach ja. Herrlich. Ja, was haben wir noch? Dann kommen wir, jetzt guck mal, dann kommt das erste Mal Corona. Jetzt muss ich vorsichtig sagen, wie ich das formuliere. Ich will da ja auch Leute sind ja auch mal sehr schnell beleidigt. Aber wir sind nun mal Boulevard, wir müssen es ja auch ein bisschen klar ausdrücken. Da kam dann bei den Blümchen dieser Artikel, alles nur Panik oder verantwortungsbewusst. Also, ich würde es klar beantworten mit reine Panik. Also Sie waren ja auch die Ersten, muss ich mal so sagen. Da waren diese Themen ja noch gar nicht so richtig hochgekocht in den Geocaching-Gruppen. Und er war der Erste, der eigentlich so einen Beitrag dazu geschrieben hat. Und also Man muss mal einmal, damit die es nicht gelesen haben, also letztendlich hat er alle seine Caches zugemacht für ein paar Wochen, weil da auch die Übertragung kann auch durch Schmierinfektion stattfinden. Woher er diese Information hat, weiß ich nicht, ist schlicht falsch, beziehungsweise ist sie so gut wie ausgeschlossen. Ja, und das Virus haftet halt auch auf Oberflächen bis zu 6 Tage, wurde irgendwie erwähnt, das ist halt auch nicht so richtig irgendwie, also ich sag mal so, hört euch mal auf NDR2, wir verlinken das auch wieder, gibt's so einen Podcast mit einem, wo wohl echt, bis jetzt habe ich von allen Seiten immer nur, das ist der Top-Mann, der weiß, wovon er redet. Und dann kann man da auch ruhig mal hinhören. Und wenn der was sagt, dann wird er schon wissen, wovon er redet. Und also wenn ihr dem zuhört, werdet ihr sehr schnell feststellen, ja, es gibt diesen Versuch, dass sich das auf Papier zum Beispiel 3 Tage hält. Und er sagt, ja sicher, wenn die das Meter dick mit Virus bestreichen, dann hält das 3 Tage. Das ist aber auch alles. Ja, ja. Wenn da normale Tröpfcheninfektion auf Papier trifft, ist das so schnell weggetrocknet, dass du im Prinzip das Papier schon gleich ins Gesicht schmieren kannst und da passiert nichts. Und also, heute hatte der Graf Zahir nochmal einen Link geschickt, da irgendwie bei Twitter oder so. Das fand ich auch interessant vom NDR, dass sie halt auch gesagt haben, sobald die austrocknet, brechen wir halt quasi diese Stacheln weg dem Virus und dann kann sich nirgends anheften. Das ist auch nicht mehr ansteckend. Und dieser, das war sogar noch ein anderer Experte, also genau das gleiche. Genau. Der Podcast vom NDR, ich bin da durch Zufall drauf gestoßen, bei MINT-Korrekt haben die den erwähnt. Ja. Und da bin ich, glaube ich, bei Folge 4 schon eingestiegen. Und ich persönlich muss sagen, mittlerweile, ich habe, was wir haben die Corona angeht, viele Medien ausgeschaltet. Ich gucke den NTV-Ticker ab und zu an, so was so aktuell los ist. Ich gucke einmal oder zweimal am Tag Nachrichten abends bei den großen Öffentlich-Rechtlichen. Genau. Und ansonsten lasse ich an meinem Virus nur Wasser und CD, nämlich Christian Drosten. Genau. Weil der ist, dieser Podcast, finde ich aus zwei oder aus den wesentlichen Punkten schon geil. Der ist, zum einen hat der Typ Ahnung, das ist, glaube ich, der führende Virologe, was Coronaviren angeht. Der hat halt Glück gehabt, dass dieses Virus jetzt gerade kam und er der Experte ist. Ja. Der hat mit SARS schon angefangen, deswegen ist er wohl so tief. Genau. Der hat eine unheimlich ruhige Stimme. Also der hat eine sehr gute mediale Stimme. Also wenn der den Podcast, es ist so beruhigend, da eine halbe Stunde pro Tag zuzuhören, weil er sich auch die Zeit nimmt und das in Ruhe erklärt, auch so erklärt, dass auch wirklich Leute wie ich das verstehen. Ne? Ja. Und ab und zu muss man mal ein bisschen schlucken, aber dann ist das auch nicht schlimm. Die heutige Folge war ein bisschen hardcore. Und da ging es also extrem Richtung Vorlesung in der Uni. Ne? Ja. Der hat aber vorhin bei Twitter auch geschrieben, das war quasi unter die Motorhaube gucken. Also wenn es richtig Vorlesung wird, dann nehmen wir den Motor auseinander. Aber das ist wirklich gut, weil der halt auch, mich persönlich hat er beruhigt, was so die Information, ich war vorher total dahingehend ein bisschen nervös, weil ich nicht so richtig wusste, was ist das eigentlich, ist das gefährlich, ist das nicht gefährlich, klar. Was kommt auf uns zu, und der hat das sehr gut erklärt, also das kann man nur empfehlen, und ich im Endeffekt höre eigentlich nur noch ihn und gucke Tagesschau und Heute-Journal und das war's, ne? Weil alles andere... da kann man gar nicht filtern, wie viel Fake News dazwischen hängen überall, ne? Und deswegen bin ich halt auch der Meinung hier also das, was da halt die Blümchen geschrieben haben in ihrem Blogbeitrag, das ist, es kann natürlich sein, und der Drosten sagt ja auch, und wie andere Virologen sagen ja auch, es gibt halt Reste, die auf Oberflächen haften, aber zum Beispiel auch auf Geld haften die zwar drauf, aber sterben ab, weil sie dieses Kupfer und so gar nicht mögen. So, und das ist halt mehr Theorie als alles andere. Also realistisch ist halt nach dem Einkaufen, man muss auch nicht die Handschuhe anziehen im Einkaufswagen, habe ich den heute gelernt, sondern einfach habe ich auch nicht gemacht. Aber das bringt auch nichts, Einfach nach dem Einkaufen, so mache ich es immer, jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, wasche ich mir die Hände. Genau. Und so, das habe ich aber vorher auch schon gemacht, das mache ich jetzt halt nur ein bisschen gründlicher. Ne? Ja. So, und deswegen verstehe ich auch diesen Blogbeitrag von dem Blümchen nicht. Also wenn ich im Wald cachen war bisher, ne, und da eine Dose finde, wo ich nicht weiß, hat da ein Fuchs raufgeschissen oder hat da irgendwie meine Ratte gegen gepinkelt, da habe ich mir sowieso vorher schon immer die Flossen gewaschen, wenn es dann irgendwann ging, und nicht mir dann, wenn ich den Cash gehoben habe, danach noch dreimal die Zähne geputzt mit dem Finger. Ne? Ich verstehe nicht, was die Leute... Kurze Stuhlprobe genommen. Ja, was die Leute da auch bei Facebook und so, dann schrieb da die Tage jemand, eine Ownerin, die hätte so einen kleinen Trail gelegt auf einer Raststätte, irgendwie 7, 8 Dosen auf einer Raststätte, ob sie sie deaktivieren würde. Ja, alle sofort deaktivieren. Leute, wenn ich auf dem Rastplatz Caches suche, also wenn ich mir danach die Flossen wasche, auch vor Corona schon, ne? Was seid ihr, also was sind das für Ferkel? Es ist ja, also unfassbar. Also, aber ich sag mal so, ich suche da auch, aber ich selbst dann habe ich mir nicht direkt danach, sondern wenn ich dann nach Hause komme, wasche ich mir die Hände. Ich habe aber selbst da auf diesem Platz, da ziehe ich mir, wenn es hochkommt und das ist so eine Stelle, wo ich weiß, dass da jeder LKW-Fahrer drauf pisst, ziehe ich mir vorher Handschuhe an. Ansonsten nehme ich die Dose trotzdem in die Hand, mache den auf oder schreibe, und wenn ich abends nach Hause komme, kann ich mir die Hände waschen. Mal ganz ehrlich, manche mögen sich vorher, bevor sie die Dose anfassen, waschen sich die Hände danach nochmal. Ich muss mir mal so lachen, wenn ich auf Arbeit komme. Wir sitzen da zu 6 Mann im Büro und ich bin der Einzige, der sich nicht die ganze Zeit die Nase wischen muss, weil ich als Einziger keine Allergien habe. Ist einfach so. Ja. Ich bin wirklich auf dem Bauerndorf aufgewachsen, da haben wir auch nochmal, sag ich mal, die Kuhscheiße probiert. Also nein, es geht jetzt auch nicht gegen die Blümchen, sondern das ist so ein Paradebeispiel aber dafür, welche Artikel echt daneben sind und für mich nicht verantwortungsbewusst, sondern verantwortungslos. Weil das war Panikmache. Angstmache. Das war wirklich Panikmache. Ja. Das sind Fake News und das ist nichts anderes als Angstmacherei. Oder Clickbaiting nennt man es ja auch ganz gerne. Aber nichts anderes ist es in dem Fall für mich, weil das ist entbehrt einfach jeder Grundlage. Punkt. Ja, und das ist jetzt, wie gesagt, es ist halt eine ganz normale Hygiene. Wenn ich cashen war, ich gehe auch nicht sofort bei der nächsten Möglichkeit mit die Hände waschen, aber wenn ich nach Hause komme, oder irgendwo, was die Möglichkeit hat, klar. Und wenn ich morgens zum Beispiel zur Arbeit fahre und da unterwegs einen Cash hebe, manche, oder auch abends, wenn ich nach Hause fahre, ich fahre eine Stunde im Auto und oftmals zahle ich direkt 5 Minuten nach der Arbeit an und hebe eine Dose und dann habe ich öfters mal Handschuhe an. Aus dem Grund, weil ich einfach keinen Bock habe, eine Stunde lang diese dreckigen Griffel im Auto zu haben. Das nervt mich. Ne? Ja, das Lenkrad wird zu schmierig dann allein schon. Ja, das ist irgendwie scheiße. So, deswegen habe ich oftmals nur eben mal kurz, wenn ich die Dose aus dem Boden ziehe, weil die halt dreckig ist. Oftmals stecken die einfach in der Erde, in irgendwelchen natürlichen Löchern natürlich, dass ich dann einfach mir kurz die Handschuhe anziehe, weil ich nicht Bock habe, diese versüffte Dose dann einfach komplett an den Händen kleben zu haben. Ja, gut, ich bin da noch reiniger. Ich mache das so, wie Gleiter gerade schreibt. Mindestens die Finger ablecken, nachdem ich die Dose wieder weggesteckt habe. Ja, eigentlich wollte ich gestern zuerst eine Leckerbox finden, ne? Aber hab dann einfach nur zwei Mysteries gefunden. Also, das liegt mir auch am Herzen, das hier nochmal klar zu sagen. Es ist eigentlich so einfach, deswegen tut mir das echt immer so in der Seele weh. Hände waschen, Abstand halten und in die Armbeuge husten oder niesen. Ja. Hände. Alles andere ist ein Scheiß und hat sich irgendein Schwachkopf ausgedacht, der keine Ahnung hat. Ich weiß auch nicht, woher dieses Stay Home kommt, was noch hohler ist. Die werfen einen, mittlerweile werden die richtig aggressiv. Ja, bleibt da zu Hause, ihr Arschlöcher. Nein, warum ihr Hohlköpfe? Niemand auf diesem Planeten, der irgendwas zu sagen hat oder Ahnung hat, hat das verlangt. Es hat auch, richtig, es hat gerade niemand verlangt, der was zu sagen hat. Ja. Es haben alle nur gesagt, haltet Abstand, geht nicht mit mehreren Leuten raus im Moment. Das ist auch im Moment auch in Ordnung so, dass man wirklich mit möglichst wenig Leuten zusammen draußen ist. Aber ich habe die Tage auch hier eine Diskussion gehabt. Dann sind wir spazieren gegangen mit der Lütten im Kinderwagen, meine Frau und ich. Klar. So, und dann kam gleich, ja, aber Mutti hat gesagt, wir sollen zu Hause bleiben. Nein, Mutti hat gesagt, wir sollen Abstand halten. Und von solchen Leuten, die mir sowas vorwerfen, halte ich jetzt sowieso Abstand, weil ich da auf so eine Kacke sowieso keinen Bock habe. Ja, das Gesülze noch. Aber das wird noch aggressiver werden, da habe ich so die Befürchtung. Durch diese Schwachköpfe, die diese ganze Fake-Informationen da raushauen, werden immer mehr ängstlich und werfen dir nachher vor, dass du nur über die Straße spazieren gehst. Das wird kommen. Alleine jetzt schon. Es gibt, wenn ich das mal alles höre, da wird schon drüber berichtet, Lagerkoller, sag mal, Ich habe heute auch gesagt, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Weißt du, im Zweiten Weltkrieg haben die irgendwie 3 Jahre in Stalingrad bei minus 30 Grad gekämpft, ne? Und heute kriegen sie Lagerkoller, weil hier 3 Tage sie andere Leute nicht sehen dürfen. Wo ist diese Änderung passiert? Sind die ausgetauscht worden? Sind wir schon lange durch Aliens ersetzt worden? Oder? Also das ist doch nicht mehr normal oder sowas. Ja, aber guck dir doch an, was in den Supermärkten los ist. Ist auch ein Beispiel dafür. Ja. Wenn die Leute nicht mehr in der Lage sind, ich sag mal, zum Bauern zu gehen hier und Kartoffeln zu kaufen, sage ich, mache mal was aus Kartoffeln und müssen erst mal den ganzen Supermarkt leer kaufen, weil sie ja nicht wissen, ob wir vor Weihnachten noch wieder einkaufen können. Ich möchte nicht. Wir wollen heute einkaufen. Die Wohnungen sind jetzt vollgestellt mit Fressalien. Die haben so 40 Quadratmeter Wohnung und 10 Kubikmeter davon sind besetzt mit Fressalien oder was. Und gerade in Hamburg musst du halt aufpassen, wenn du da irgendwie 5 Tonnen Reis im Keller hast und hast demnächst mal irgendwie Sturmflut, dann platzen die ganzen Keller auf. Ja. So, und der Junior wollte heute Gummibärchen haben, ne? Hat gesagt, Mama, bringst du Gummibärchen zum Einkaufen? Meine Frau ist dann extra morgens um 7 schon einkaufen gefahren. Es gibt nicht mal mehr Süßigkeiten. Die ganzen Regale mit Haribo sind leer hier in Schneeberg. Ja. Das fasse ich ja nicht mehr. Was wollen Sie denn damit? Ich lese gerade, also unser Chat leitet auch völlig ab. Ist dir das mal aufgefallen? Elli schreit, ich habe Feuchttücher, die entfernen auch schwarze Schmiere, falls ich am Auto was fummeln muss. Ach, am Auto, ich habe im Auto gelesen. Ich wollte ja sagen, wenn sie im Auto fummelt, hat sie schwarze Schmiere. Keksi schreibt, dass Feuchttücher sind fürs Fummeln immer gut. Also ich habe das Gefühl, das gleitet gerade ab, die haben schon Lagerkoller. Jetzt habe ich gerade mal ein bisschen Angst, wenn ich so feuchte Logbücher finde, ob das nicht irgendwie damit zu tun hat. Das sagt auch, Corona durchfeuchtet sozusagen. Ja, ich weiß auch nicht. Also auch jetzt wollen sie ja, jetzt dürfen wir ja auch nicht mehr die, wie war das, wo ich gerade das, wo ich Elli lese, weil Elli ist ja auch so Landarbeiterin, hätte ich fast gesagt, mit ihren Blumen. Ich muss immer denken, jetzt kommt ja die Spargelzeit hier, jetzt drehen sie ja auch noch völlig ab, weil wir jetzt keine Spargelstecher mehr haben. Und die geilste Idee fand ich ja die, jetzt wollen sie dafür entweder Asylsuchende oder Arbeitslose für einsetzen. Ja, klasse. Ich glaube, das gab es schon mal vor 10, 15 Jahren, kam das schon mal, dass die Arbeitslosen angeblich das machen sollten. Das hat sehr gut funktioniert. Da kannst du den Spargel gleich in die Suppe hauen, weil der ist so kurz geschnitten. Ne? Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe die Tage jemanden im Fernsehen gesehen, die haben tatsächlich auch Probleme. Und ich sehe das ja auch, wenn ich jetzt zur Arbeit fahre, da fahre ich durch ein großes Spargelanbaugebiet. Die waren sonst immer schon am Stechen jetzt, ne? Ende im Gelände. Ne? Ja, aber das ist im Prinzip ist, aber das bringt auch schon wieder so einen Punkt, was ich meine. Wir leben jetzt in dieser Situation ja insgesamt, ich sag mal, 2 Wochen, dass es jetzt schlimm ist und 3, 4 Tage, seitdem man so eine Ausgangsbeschränkung hat, dass so in dem Bereich liegen wir. Ja. Und es wird aber getan, als wie gesagt, als hätten wir schon 30 Jahre Krieg hinter uns. Das ist alles sowas. Was soll denn passieren, wenn das ernst wird? Also was geht? Also wenn er mal wirklich mal so eine richtige Scheiße um die Ecke kommt, ja, ne? Jetzt, ich sag mal, hier die Ansteckungsgefahr von Covid-19 mit der Sterblichkeit von Ebola. Dann ja. Gute Nacht, Leute. Ne? Ja, eben. Also wir können auch noch Glück haben. Selbst wenn du dich jetzt ansteckst, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch so bei 1 oder 1,5%, dass das überhaupt ein schwerer Verlauf wird. Natürlich ist das für den, den es trifft, scheiße, ist ja gar keine Frage. Aber das ist ja etwas, was die Natur schon immer macht. Immer wenn Populationen zu groß werden, greifen irgendwelche Krankheiten. Bei Tieren ist das völlig normal. Und der Mensch hatte bis jetzt das Glück, dass er sich immer aus irgendwelchen Möglichkeiten da noch rausgewunden hat, indem er Heilmittel gefunden hat. Beziehungsweise die Krankheiten so scheiße waren, wie zum Beispiel Ebola, dass die Leute gar nicht so schnell aus dem Haus kamen, wie sie gestorben sind. Genau, oder so. Aber dass sowas mal wie jetzt irgendwann kommt, ist doof, aber irgendwie war es jetzt auch... Ist es aber auch schon zu erwarten. Also es gibt ja so 3 Möglichkeiten, mit denen ich immer rechne. Ne? Irgendwann sagt die NASA übrigens, in 3 Tagen schlägt's ein. Ne? Wir haben ja. Da leider einen Gesteinsbrocken in der Größe des Mondes übersehen, der auf uns zufliegt. Ne? Ja, genau. Ist leider im Windschatten vom Mars gewesen, tut uns leid. Ja, Pech. Also das kommt irgendwann. Oder es kommt so ein ganz Bekloppter und drückt mal auf den Knopf aus Versehen, weil er einen Atombunker sauber machen musste und hat leider einen falschen Knopf gedrückt. Aber was ich halt glaube tatsächlich, ist, irgendwann kommt so ein scheiß Virus. Das wird irgendwann die Menschheit halbieren. Das ist ja. Ne? So. Wobei, also, das klingt jetzt wieder so fies, aber eigentlich ist die Frage, ob das so schlimm ist für den Planeten. Also ich sag mal so, und da machen wir uns nichts vor. Viele, die jetzt meinen, uns geht's hier scheiße und Lagerkoller, wir sind hier erst am Anfang. Und ich gehe mal ganz ehrlich davon aus, dass meine Kinder, ich meine, ich habe jetzt heute Tag 8 Homeoffice mit Kindern gehabt. Ne? Ja. Zwischendurch war ich wirklich kurz davor, den Trump anzurufen, ob er nicht einen Sprengkörper oder Sprengkopf für uns über hat, den ich mal hier im Wohnzimmer zünde. Weil du wirklich dann telefonierst mit dem Kunden. Ich meine, das ist ja auch das Schöne. Alle sitzen ja quasi zu Hause. Die haben auch alle Verständnis mit den Kindern. Ja. Aber dann drehst du dich um für 3 Minuten und drehst dich wieder um. Das Wohnzimmer sieht wirklich aus wie Dresden, als sie mit dem 1945 fertig waren. Ne? Feuersturm. Ja, genau. So. Und wir sind aber erst am Anfang. Ich persönlich gehe davon aus, wir haben ja hier den 18. April, wo dann die Kitas erstmal geschlossen haben, die Schulen. Und ich persönlich gehe davon aus, dass wir dieses Jahr auch keine Sommerferien kriegen. Wir werden nämlich bis Juni rein alles zu haben und dann wird die Schule losgehen. Ja, das weiß ich nicht so genau. Also da glaube ich noch nicht so richtig dran, weil das die Wirtschaft nicht, das geht nicht mehr. Es funktioniert aber nicht. Die Wirtschaft nicht, aber die Schulen und Kitas werden die zu. Ah, okay, das kann vielleicht noch sein, aber das Problem ist ja, es nützt dir ja auch nichts, wenn wir das alle schön überleben und danach kein Geld mehr haben, um nur noch was zu essen zu kaufen. Also das kann ja auch nicht funktionieren. Also irgendwo wird sich schon so... Guck mal, Tebu hat kaum Ton, jetzt wird er frech und fragt nach Darth Vader. Ich glaube, wir müssen mal den Berg springen. Ich kann ja morgen mal eine Runde da, eine Stunde vorher losfahren. Aber da kommen wir auch wieder ins Vermuten. Wir wollen ja auch keinen Corona-Podcast machen, wir wollten es nur nochmal ansprechen. Hände waschen, Abstand halten, in die Armbeuge husten und niesen und dann seid ihr eigentlich schon auf einem echt grünen Bereich. Alles andere, lasst euch nicht so eine Scheiße erzählen. Und ihr braucht auch keine Massen an Fressalien kaufen oder Klopapier. Das ist doch kein Virus, wo ich mich zu Tode scheiße. Und selbst wenn, dann geht raus, da gibt's Rasen, da zieht den Arsch einmal drüber, ist er auch abgewischt. Mein Gott nochmal. Ich habe zu meinem Nachbarn schon gesagt, er wollte Rasen mähen. Ich sag, ich lass meinen wachsen. Ich weiß nicht, was noch kommt. Ne? Ja, also von daher. Vielleicht brauchen wir das lange Gras noch, ne? Wenn dann das lange ist, ist es auch gut, weil du kannst ja aber streifenmäßig das abnutzen und am Ende der Woche kannst du das vordere schon wieder abklopfen, dann ist das wie neu. Also Bio, mehr Bio geht gar nicht. Ja, es hat sich ja zu meinem Guten jetzt gedreht, da sind die Friseure ja auch zu, wenn mein Fell jetzt lang genug ist, ne? Ja. Das ist eh erledigt, ne? Gut, dass ich schon immer mit meinem Aldi-Rasierer das selber mache. Mir fällt gerade auf, guck mal, einen richtigen Kescher haben wir dabei, das ist Stellinger. Der hat keine Angst vor Virus oder Bombeneinschlag. Der sagt, er möchte aber vorher die 10.000 noch voll machen. Das ist die richtige Einstellung. Die finde ich sehr gut. Stellinger auf dem Konto oder wo willst du die 10.000 voll machen? Ich glaube, er meint wohl die Funde. Ja, also ich denke auch, wie gesagt, mehr kann man nicht tun. Alles, was man darüber hinaus macht, über diese vier Grundregeln, ne? Die man so einhalten sollte, ne? Also zu den drei Grundregeln plus im Moment wirklich sozial Distanz zu wahren, so ein bisschen. Ja. Persönlich muss ich sagen, für uns hat sich hier gar nicht viel geändert, außer dass die Kinder halt jetzt immer zu Hause sind und ein bisschen unausgelastet sind. Man merkt halt, sonst bezahlen wir halt Leute, die 8 Stunden mit denen oder 7 Stunden sich beschäftigen mit denen. Ja. Das ist jetzt halt anders und das merken die Kinder auch so ein bisschen hier zu Hause. Wir müssen halt auch nebenbei arbeiten und so. Und das ja, ist halt klar. Ein bisschen anders. Aber ansonsten, ne, ich fahre halt zur Arbeit. Arbeite, wir gehen einkaufen, wir gehen spazieren. Wir beschäftigen uns mit den Kindern, wir sind zu Hause oder wir sind im Wald und Feld. Also es hat sich im Prinzip, bis auf die Tatsache, dass wir nicht essen gehen können oder keine Freunde im Moment treffen, überhaupt nichts geändert. Und Freunde, wir haben jetzt auch nicht vorher jede Woche dreimal die Freunde hier gehabt. Ne? So, also von daher, nö, also ich kann das gut. Für mich ist da nicht die große Änderung da. Es ist ein bisschen ungewohnt, wenn man draußen angeguckt wird, als wenn man ein Zombie ist, wenn man durch die Gegend geht, weil die Leute gleich so Abstand nehmen oder halt überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Nee, das hier in Hamburg nicht so. Das ist irgendwie, für mich hat sich nicht wirklich viel geändert. Also für mich hat sich exakt gar nichts geändert, außer dass Heike jetzt ewig da ist, weil sie nicht zum Sport kann. Aber da kann ich mit leben. Ich wollte sagen, das ist ja noch überschaubar. Ne? Ja, dafür sind wir dann losgelaufen, siehst du ja, letzte Woche, dann haben wir nochmal einen Wilseneberg abgelaufen, da diesen einen Multi, den es da vom Parkplatz aus gibt. Der ist ja nicht schlecht mit seinen 15 Kilometern, der hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Ach, den seid ihr gegangen. Mhm. Ja, der ist Heideblüte oder, ich glaube Heideblüte heißt der. Mhm. Das war ein sehr schön, also ich weiß nichts, was für die Cash-Tipps schafft, aber der war nett, also kann man gut machen. War viel los in der Heide eigentlich? War auch leer wahrscheinlich, oder? Nee, also bis 11 waren wir, glaube ich, alleine und dann kamen so langsam die ersten. Aber was du einfach merkst, ist, dass die Busse nicht kommen. Von daher ist die Heide jetzt schön. Also man trifft schon noch eine Menge Leute, die halten aber die meisten schon Abstand. Mhm. Aber es ist nicht leer, also ganz so ist es auch nicht. Also wenn du morgens, wir sind um 8 los, wir sind immer sehr früh unterwegs, da ist es anders, da ist wirklich niemand da gewesen. Und die Rentner sind halt alle weg. Na klar, die ganzen Hamburger, die mit Bussen dahin gekarrt werden, die kommen jetzt im Moment nicht. Das, und das merkst du deutlich, ja. Das, gut, du siehst auch hier, auch die Kutschen fahren auch nicht wirklich mehr. Nee, sonst das hat man ja morgens und abends nochmal so die Kutschen losfahren sehen, das ist im Moment halt vorbei, ne? Ja, das merkt man deutlich, ja. Nee, also Cachen im Moment finde ich sogar sehr schön, weil es einfach nicht so voll ist. Also das, ich gehe auch weiter in Cachen. Ich werde auch weiter die Dosen ablecken, damit der Nächste eine saubere Dose vor sich hat. Man hat ja eine gewisse Verantwortung für die Nachkommen. Ja, das ist so. Ne? Ich bin mir auch echt ziemlich sicher, dass ich es da nicht kriegen werde. Wir sind uns nicht mal sicher. Vielleicht haben wir es sogar schon hinter uns, weil Heike hat direkt vor dem Event am Wilde der Berg war, die ja so schwer krank. Hat ja 2 Wochen wirklich noch nie so mit einer Erkältung kämpfen müssen. Und jetzt im Nachhinein fragen wir uns bei den Symptomen, die sie so hatte, ob das wirklich eine Erkältung war. Ja, also trockenen Husten, Geschmacksverlust für 1-2 Tage, das war alles dabei, ja. Ich habe die Tage jetzt mal nachgeguckt, ich hatte das Mitte Februar. Also ich hatte noch nie, ich hab öfters mal in der Grippe Fieber, so dass es so abends losgeht und dann schwitze ich die ganze Nacht wirklich wie so ein Yeti. Und nächsten Tag ist es gut eigentlich, ne? Und dieses Mal habe ich tatsächlich von freitags mittags im Homeoffice glaube ich um 11 den Rechner ausgemacht, weil ich quasi am Schreibtisch eingepennt bin. Aber ich fix und alle war, habe mich hingelegt, meine Frau auch. Wir lagen beide quasi das ganze Wochenende flach. Die Kinder haben da schon gemacht, was sie wollten quasi. Aber wir hatten quasi schon Training für die jetzige Situation. Und ich habe wirklich 3 Tage richtig flach gelegen. Aber so richtig flach. Das hatte ich noch schon lange nicht mehr. Ja, das hatte Heike 1,5 Wochen. So, aber da ist halt tatsächlich immer noch ein bisschen. Frage, aber der trockene Husten war dabei, Fieber, ja, wer weiß. Das diesen Husten hat sie jetzt immer noch, nach 3 Wochen. Also wir würden jetzt zum Arzt mal gehen und gucken lassen. Also nicht doll, aber immer noch ein bisschen Rest so. Aber im Moment kannst du ja nicht zum Arzt gehen, das ist viel zu voll. Ja, bei uns hier haben sie die Ärzte, das ist auch toll. Ne? Ich meine, wir haben jetzt eine Pandemie. Ne? Der eine, mein Hausarzt, ist eine Praxisgemeinschaft, die sind in Urlaub gefahren. Ja, erstmal 2 Wochen zu. Der zweite große Arzt hier mit seiner Gemeinschaftspraxis im Ort, da hat eine Mitarbeiterin, wurde positiv getestet vorgestern. Der ist also auch zu. Cool. Ja, schön. Ne? Jetzt haben wir quasi noch einen großen Hausarzt hier im Ort und zwei so kleine, die kurz vor der Rente sind, die nicht mehr viel machen. Es ist ein Traum. Ja, bei uns kannst du zu keinem gehen. Die sind alle, also ich hatte schon mal als ich habe gar keinen richtigen Hausarzt. Ich habe so einen, zu dem ich sonst mal gegangen bin. Hausarzt kann man das auch nicht nennen. Und dann war der mal zu und ich hätte den anderen gegeben. Die nehmen keine Kraft mehr auf. Also. Leider schreibt jeder, geht doch zum Tierarzt. Ja, das stimmt. Aber ja, stimmt, die Kinder noch nicht. Ne? Bessere Chancen, ja. Na gut, dann, ja, never ending story. Dexter. So. Dexter hat jetzt Dexter 3 wieder zugemacht. Den hat er ja erst wieder aufgemacht als, ja, wie nennen wir das, als Reloaded. Reloaded stand zwar nicht hinter, aber war ja im Prinzip, er hat praktisch den alten Dexter, der so ganz toll war, weggemacht und hat dann da mehr oder weniger wohl, ja, ich weiß gar nicht, was er daraus gemacht hat. Also so mehr oder weniger so einen hingeschmissenen alternative Möglichkeit, eigentlich ein Lockmittel, um zu seinem eigentlichen Dexter 3 zu gehen und dann da teuer Geld für zu bezahlen. Scheint aber nicht so gut funktioniert zu haben. Kaum war das Logbuch voll, das ist natürlich auch echt ein Grund, hat er den sofort zugemacht jetzt. Nach 63 Pfunden. Ja, da hat doch jemand auch geschrieben, irgendwie normalerweise muss doch eigentlich einen Monat liegen lassen oder 3 Monate. 3 Monate, ja, genau. Die hat er nicht mal überlebt. Ich vermute, er hat jetzt einfach gemerkt, dass das auch wieder nicht funktioniert hat. Nee, sein Archivlog war ja kein Platz mehr. Er hätte nicht gedacht, dass die Leute so groß unterschreiben. Ich weiß gar nicht, was waren das für ein Feinde? War das nicht das Auto? Ja, keine Ahnung. Ich fand aber auch danach gleich das Log gut. Logbuch wechseln war keine Option. Ja, wahrscheinlich hätte das wieder zu viel Geld gekostet. Ne? Also der dreht wirklich, also so ein bisschen dreht er ab, ne? Also normal ist das doch auch nicht mehr. Nee, vor allen Dingen, ich finde es auch so, was der zum einen sagte, er möchte keine Caches mehr was legen, dann legt er da wieder ein. Meine Frau macht gerade eine Grundnahrung für die junge Dame, die wahrscheinlich nicht schlafen will. Ah, Mikrowelle, das, ja. Nee, Wasserkocher. Ah, okay. Oh, jetzt wird's laut hier, aber muss man kurz ein bisschen. Boah, das werden wir überleben. Ein bisschen dämpfen. Nee, also der, und ja, zum einen, wie gesagt, will er keine Caches mehr legen und dann legt er wieder noch rein und dann wieder nicht. Und, ja, dann wird er wieder zugemacht und also ich weiß wirklich nicht so richtig, ob der noch so alle Latten am Zaun hat da. Ich habe auch jetzt seit der letzten Aufnahme nicht mal geguckt, ob seine Seite schon funktioniert mit seinen komischen, wie hieß das noch? Vergessene. Ich guck da schon nicht mehr hin, weil der Typ ist doch, der weiß das. Ich habe mal das Gefühl, der hat diesen Virus schon gehabt, glaube ich. Also. Bei ihm war es nur nicht so in der Lunge, da hat es mir im Kopf angesetzt, keine Ahnung. Also nee, ehrlich, was der da teilweise abzieht. Ich glaube, von dem werden wir in jedem Cache immer noch, das ist sowas so, der wird immer noch weiter wabern. Der wird 5 Jahre hier sitzen und so halten, der wird immer noch Dexter ein Thema sein. Wird immer noch, ja, es kann sein, das wird, er wird immer wieder noch einen aus der Reserve locken. Ne? Ja, das sehr, sehr seltsam alles. Naja. Dann haben wir, ja, da gab es einen Artikel zu, aus dem fernen Osten, vom gclausitz.de. Also, ich lese sie sonst gerne, aber diesen Artikel, da distanziere ich mich dann doch von. Ey, den fand ich unmöglich, ehrlich gesagt. Ja, da wird also wild spekuliert, was er da verdient dran. Also ich sag mal so, selbst wenn es dann so war und er da so viel mit verdient hätte, ne? Ja. Dann muss man das ein bisschen so sehen, wie zum Beispiel bei dem Herrn Flieger. Leute, die das schaffen, damit Geld zu verdienen und sich da irgendwo irgendwelche Kosten mit zu decken, ja, die haben da eine Lücke gefunden und dann machen die das. Ja. So, und also für mich klingt das, ich weiß nicht, ob das ist, dafür kenne ich die nicht gut, aber für mich klingt dieser Artikel echt neidisch. Punkt. Ja, das zum einen. Zum anderen ist es halt so, dass ich denke, es ist ja nicht richtig auf Fakten gelegt. Also er hat ja irgendwelche Zahlen sich rausgesucht, die vielleicht ja stimmen können, aber ich sag mal, richtige Belege dafür hat man natürlich nicht. Das ist alles so ein bisschen ja. Errechnet, er schätzt. Wie viel Geld pro Taler Geocoin und dann hat er geschätzt, wie viel Geocoins das sind anhand der Nummern, über die man das rauskriegen könnte. Macht sogar alles stimmen. Und wenn das alles stimmt, dann ist er, glaube ich, ausgegangen von knapp 50.000 Euro Einnahme. Genau. So, was er jetzt nicht erwähnt, der Typ hat eine Firma, da bin ich schon mal nicht sicher. Wenn er das also korrekt gemacht hat, hat das versteuert. Ne, dann geht schon mal Mehrwertsteuer ab. Ja, da geht's im Endeffekt gehen so, also 40% geht locker weg, ne? Wollte ich gerade sagen, dann muss er ja noch normale Steuern drauf zahlen, dann also die Ausgaben werden überhaupt nicht berechnet, also null. Wobei der ja teilweise extrem aufwendige Geschichten da wohl aufgezogen hat. Das heißt, da müsste man jetzt auch mal gucken, was hat er denn investiert? In den einen, da hat er mal irgendwas von geschrieben, dass er da was hat vergraben lassen. Das wird ihm auch keiner für 4,50 Euro da im Boden eingebuddelt haben. Na, wie gesagt, das eine soll wohl ein Auto gewesen sein, auf dem du locken konntest, mit dem Eddie irgendwie. Ne, so, den wird, den, ich sag mal, auch wenn es eine Schrottkarre ist, bezahlst du auch mal 500, 600 Euro für so ein Ding. Ne? Ja, ist ja auch angemeldet gewesen, damit die nicht abgeschleppt werden und so. Ja, siehst du. Ne? Also Versicherung, Steuer, auch, also keine Ahnung wie viel. Vielleicht hat er auch 100.000 verdient und ich sage immer, wenn einer da was macht und da 100.000 Euro mit verdient, ja, dann ist es doch okay. Und wenn das nicht passt, der kannst du auch machen. Also, Was ich in Bezug auf diese zusammengestellten Zahlen dann okay finde, wäre ein Artikel gewesen in der Richtung halt auch, wo es hauptsächlich darum geht, dass er natürlich extrem viel in der Community rumgeweint hat, dass das alles sehr teuer ist, was er da macht. Wenn man die Zahlen dann da sieht, sagt man, okay, ja. Ein Kommentar ist auch sehr schön. Einnahme und Ausgabe gleich, Einnahme minus Ausgabe gleich Gewinn, spannende Rechnung. Hoffentlich musst du nie ein Unternehmen verantwortlich führen. Ja, das bringt es irgendwie auf den Punkt. Ja. Nee, also der Artikel hat mich persönlich einfach enttäuscht. Also das ist mir, das geht zu weit. Das macht man auch einfach nicht. Wir machen ja schon Boulevard, aber anderen ihr Geld vorrechnen zu wollen und über die Schiene, also das geht nicht. Das, nee. No. Nee, ich habe den auch gelesen und ich war eigentlich gleich derselben Meinung da wie du. Ich habe den gelesen, habe ihn dann abgehackt für mich, weil ich dachte, ja, das ist halt, eigentlich passt das Wort Neid da schon hin, glaube ich. Ja, auch die Resonanzen waren ja nicht, also das ist, ich hatte nicht das Gefühl, dass das irgendwo so richtig gut angekommen ist, um das mal vorsichtig zu sagen. Ja, das kann man so unterstreichen. Also man kann über Dexter ja machen, was man will. Wir lachen uns über den auch tot und wir finden den auch unmöglich, was er da abzieht. Und der Typ ist mir auch langsam irgendwie echt suspekt, weil das ist teilweise schon krank. Auf was er da so raushaut an Texten und so, das ist ja da manchmal, ich nehme ja schon nicht mehr mal alles hier auf, aber der ist schon echt sehr eigenwilliger Mensch zumindest, sagen wir es mal so. Und auch ein bisschen sehr wechselmütig, was die Gefühlssituation so angeht. Ne? Mal alles für die Geocacher und beim nächsten Mal aber nur gegen Bezahlung. Also schwierig, aber jetzt Geld, das passt alles nicht. Also nee, der Artikel ist nicht so. Okay, dann ist ja nun aufgefallen, nun ist sie immer sehr zurückhaltend, deswegen weiß man es natürlich nicht sicher, aber wir können uns ja unseren eigenen Gedanken dazu machen. Wenn es dann im rosa Shop plötzlich Pins gibt, wir verlinken das natürlich wieder bei mygeocoin.de. Gab es dann unter Neuzugänge Mörderpins. Gibt es so eine Kettensäge mit GC-Nummer scheinbar auch, ja, ist sie. Ja, ein Kreissägeblatt. Ein Kreissägeblatt mit Blut dran und ein Messer mit Blut dran. Und also das Design kam mir irgendwie gleich bekannt vor. Ja, es sieht schon sehr nach so einer Fernsehserie irgendwie aus, die Dexter oder so heißt. Und nun kann man sich mal überlegen, sie hatte ja auch einen Post abgesetzt. Ich meine, der war öffentlich, da kann man drüber reden, das ist jetzt nichts Geheimnisvolles, wo sie etwas unzufrieden mit dem Käufer oder dem Besteller dieser Sachen war, der das da nicht abnehmen wollte. Tja, es scheint mir nicht so rund zu laufen mit den ganzen Dexter-Utensilien. Ist so ein Hinweis darauf zumindest, könnte man vermuten. Ich wollte gerade sagen, also wenn so ein Rückläufer da dann irgendwie auf einmal da ist, der dann als Giveaway quasi mit draufgepackt wird für wirklich quasi ein Apfel und ein Ei, ja, dann kann man sich wohl schon vorstellen, dass da vielleicht doch irgendwas nicht ganz so schön war. Kann man eigenwillig nennen. Guck, das ist so schön, da kann ich mich drüber amüsieren. Ich rechne das jetzt nicht vor, was das kostet. Aber das finde ich schon schräg, echt. Also, nee, diese ganze Umstieg auf Escape Room klang alles schön. Ich befürchte, dass der beim Geocachen noch wieder auftaucht mit all seinen Caches, weil der Escape Room wohl gar keiner macht, habe ich so das leise Gefühl. Ja, das Problem ist jetzt ja zum Beispiel auch, jetzt hat er geschrieben, bis Gruppe bis vier Personen kostet der, glaube ich, irgendwie 40 oder 50 Euro. Ja, 40 Euro. 40 genau, Euro. Zwei weitere dazu nochmal irgendwie je pro Person 10er. Ja. Ja, jetzt darfst du im Moment nur zu zweit. Was machst du denn da? Ach, Stimmt. Ob du das für einen halben Preis kriegst oder dafür kriegst du vielleicht eine Flasche Desinfektionsmittel dazu. Oder eine Klopapier. Ja, oder, am Feine liegt eine Rolle Klopapier. Oder du musst halt einen Aufpreis zahlen, weil er einen höheren Reinigungsaufwand in der Hütte hat. Oder er musste sie größer bauen, damit du 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand umhalten kannst in der ganzen Geschichte. Ja, aber wie machst du das im Auto? Der muss ja schon Bus nehmen. So ein HVV-Bus. Ja, aber ich Geleckbus, damit er da auch hinpasst. Also das kann man ja bei dem Preis schon erwarten. Ich meine, so eine Sightseeing-Tour in so einem Doppeldeckerbus in Hamburg kostet auch irgendwie 32 Euro oder so, ne? Stimmt, der kommt ja jetzt auch voll in Schwulitäten. Der hat ja nebenbei noch seine komische Beklebungsfirma da. Den brechen die Einnahmen ja auch weg. Obwohl, das geht schon wieder um Geld, da will ich mich gar nicht so tief reinstecken. Also aber wenn eine Beklebungsfirma, dann also, würde ja bedeuten, dass er seine Aufkleber immer, dass die selbst laminiert sind, also, dass du die andecken musst oder was, ne? Das kann natürlich auch sein. Dann hat er ein Problem, ne? Wobei ich mich immer frage, wie ist das eigentlich? Das haben wir ja ein bisschen später hier noch den Punkt. Welche Events werden wohl überhaupt stattfinden? Nun hat Bremerhaven ja schon verschoben. Da kann ich dann leider nicht im September, schade, aber ich hätte jetzt auch nichts mehr gebucht. Ich buche im Moment auch nichts. Das ist mir viel zu riskant alles. Da muss ich erstmal abwarten, wie lange das alles dauert. Und wenn ich Pech habe, habe ich im Juni schon das Problem, dass ich ein Ferienhaus für 660 Euro, die schon bezahlt sind und das man nicht stornieren kann, gebucht habe. Ja, das haben wir auch. Wir haben Ende Mai für eine ähnliche Summe in Dänemark gebucht. Ne? Ja, und wenn die sich dann querstellen, kann es schwierig werden. Ja. Ja, die Tschechen sagen 6 Monate zu. Ich warte die Tage immer nur drauf, dass die Dänen auch was sagen. Also, obwohl ich halt so bei diesen Ferienhausgeschichten halt denke, ich meine, da ist die Familie unter sich. Das ist eigentlich nichts anderes wie jetzt auch. Ne? Ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass, also die Tschechen, da will auch keiner hin. Aber die Dänen, das halten die nicht durch. Das Land ist doch pleite, wenn das die Sommersaison komplett nicht macht. Die leben ja, ich sag mal, zu einem Großteil davon, ja, ne, von diesen Ferienhäuser, ne? Also da. Aber ich bin halt auch mal gespannt. Also im Moment, ich halte mich auch, wie gesagt, arg zurück mit irgendwelchen Veranstaltungen oder irgendwelchen Planungen. Ich habe meiner Frau zum Geburtstag einen Trip nach Berlin geschenkt. Da habe ich dann auch gleich gesagt, du aber nicht, dass du denkst, ja, ich habe das noch nicht gebucht, weil wir einfach mal gucken müssen, wann und wie und so. Ja, wir haben jetzt gerade, wir wären ja jetzt im nächsten Monat nach Bad Wildungen gefahren, wollten wir uns ja mit den Schlemmerkescher. Und Elli hatte schon ein Event alles eingereicht. Haben wir auch abgesagt, als dann die Meldung kam, Ausgangsbeschränkung, habe ich die nochmal angemailt. Vorher wollten sie nicht so richtig stornieren lassen. Fand ich aber okay, weil ich gesagt habe, wir wollen eigentlich auch kommen. Und habe dann nochmal angemailt, habe gesagt, so jetzt ist Ausgangssperre und 10. April ist mit Sicherheit noch nicht aufgehoben. Nein, kein Problem, sie kriegen ihr Geld zurück. Wäre schön, wenn sie nach dem ganzen Kram, falls sie dann doch nochmal herkommen wollen, wieder bei uns buchen. Doch, klar, doch nicht. Ja, alleine weil ich es so mache, würde ich da schon wieder buchen, also keine Frage. Ja, wir hatten gesagt, wir wollten eigentlich ja übermorgen nach Teistungen in Thüringen, das ist gerade in Thüringen, am Eichsfeld oder wie das da heißt, ne? Da hatten Schwiegereltern gesagt, wir machen Familientreffen mit Schwägerin aus Düsseldorf und dann kam schon, also die Düsseldorfer haben relativ früh gesagt, sie wollen nicht. Ich meine, in NRW sieht es auch ein bisschen anders aus, was die Lage so angeht. Und dann 3 Tage später kam dann schon die Idee, Mensch, wollen wir nicht komplett das irgendwie canceln? Und dann habe ich gedacht, Leute, wartet mal. Wenn du jetzt cancelst, könnte es sein, dass du dein Geld nicht zurückkriegst oder so. Ja. Warte nochmal 2 Tage ab. Ja, und am nächsten Tag ging es dann los, dass sie gesagt haben, okay, sie können umbuchen. Ne? Also wir haben jetzt quasi, ich denke, wir werden im Herbst fahren irgendwann. Ne? Ja, ist ja im Moment überhaupt nicht abzusehen. Also wir haben, also wie gesagt, im Juni würden wir schon gerne an die Schlei fahren, weil es ist schön da oben. Aber da bin ich noch nicht mal sicher, ob das schon klappt. Und dann haben wir im September Frankreich noch gebucht und da würde ich auch gerne hin, aber mal gucken. Ja, es ist schon kurios, ne? Dass wer hätte vor 4 Wochen gedacht, dass wir darüber reden, dass ein Land wie Schleswig-Holstein seine Grenze zumacht. Ja. Ne? Ja, ist im Moment, deswegen die reden alle viel. Ja, es gibt im Moment kein Handbuch dafür. Das ist nun mal eine Situation, die hat es im Leben noch niemals gegeben. Also ja, muss man mal alles abwarten, wie es weitergeht. Ich glaube tatsächlich, dass sich das zum Sommer hin ganz schnell entspannen wird, plötzlich. Erstmal wird die Wärme ein Teil dazu beitragen, dass das von alleine sich zumindest eindämmt. Ja, das vor allem, weil die Leute ja sowieso in der Wärme ein bisschen mehr draußen sind. Ja, ne? So. Durch Verseuchen musst du sowieso irgendwann, das hat er ja auch klar gesagt, da kommen wir gleich drum rum. Also es muss so, wenn es geht, langsam gehen. Und du kannst halt nicht die ganze Wirtschaft über so viele Monate zumachen. Also auch gerade Reiseverkehr und so, das ist ja Wahnsinn. Ja, oder ich hätte auch nicht gedacht, dass halt so große Firmen wie VW oder Audi ihre Fertigung für 3 Wochen komplett stilllegen. Ne? Ja, was sollen sie noch machen, ne? Ja, ja. So, und deswegen, ja, welche Events finden statt? Ich glaube auch, also von den großen Megas und Gigas werden wir dieses Jahr, ich sag mal, zumindest bis Juni, Juli, keins sehen. Ja, Bremerhaven ist, glaube ich, auf 6.9., ne? Also Anfang September verschoben. Da könnt ihr aber verlinken, wir könnt ihr auf der Seite nachgucken. Also ich habe zwar gesagt, wir melden uns da erstmal ab. Wir haben auch die Busfahrt nicht übernommen, die lasse ich zurückzahlen. Wenn wir es schaffen, aber das ist bei uns eine Woche vom Urlaub, wo wir nach Frankreich wollen, also in die Pyrenäen. Wenn man dann schon wieder reisen kann, weiß ich nicht, ob wir da eine Woche vorher auf die Mega wollen. Wenn, dann Tagesbesuch. Da fahren wir mit dem Motorrad hin und abends wieder zurück oder sowas. Das ist Bremerhaven. Das Wochenende drauf ist dann die Lausitz. Ja, die haben wir ja eh schon abgesagt. Ja. Und dann die Woche drauf ist Hannover, ne? Ja, genau. Drei Wochenenden mega. Oh. Nee, die Woche drauf. Ich glaube, den Sonntag ist Hannover. Ach nee, den Sonntag, stimmt, genau. Ja. Genau, ja. Ja, das drängelt sich natürlich alles zusammen. Wenn bis dahin alles weg ist, dann explodieren die Leute ja auch. Dann wird das alles voll sein, weil sie alle wieder raus wollen. Aber also wo ich noch denke, was ja richtig teuer für die Leute werden kann, ist, was ist mit dem Headquarter-Event? Ja, da hast du natürlich gebucht. Ne? Das ist im Mai oder wann ist das? Ich weiß gerade, aber da ist halt Amerika, dazu gehört noch Kanada. Die meisten oder manche haben ja noch gleich Kanada mit gebucht. Da ist ja wohl irgendwie auch noch so ein Woodstock. Ich glaube, Woodstock heißt das oder so. Also auch so ein Riesen-Event. Und wenn du da jetzt Amerika gebucht hast, boah, da rauszukommen, das wird, leider sagt August. Ich glaube auch August. Ja, ja, kann auch sein. Das ist doch aber selbst August, also für Amerika, so wie jetzt Donald, gut, der wird das jetzt zwar per Dekret verbieten, das Coronavirus, aber ob das klappt, sei mal dahingestellt. Ob man da im August schon wieder hin kann, da bin ich sehr gespannt. Weil Amerika geht da sehr fahrlässig im Moment mit um. Ja, und die sind ja vor allen Dingen auch, was dann so Reklamation zum Einreisen angeht, auch immer sehr, sehr strikt. Ne? Das strenge, lange Einreisebeschränkungen. Also ich bin auch mal gespannt, was da passiert. Das kann für die Leute echt bitter werden, wenn du da Amerika-Urlaub gebucht hast und der fällt dir weg. Du meine Fresse. Ja, und so jetzt Essen zum Beispiel ist halt, also es gibt ja auch in Deutschland genug große Events, das kostet ja teilweise richtig Geld. Ich sag mal, Bremerhaven ist da vielleicht sogar noch überschaubar von der Kostengeschichte her. 15. August in Seattle. Ah, okay. Aber es gibt halt auch Events, die große Locations angemietet haben. Ne? Ja. So, und, da bin ich auch gespannt, wie das gehen wird. Da musst du halt hoffen, also ich sag ja, manche drehen ab, manche sind auch wiederum. Das ist ja auch ein süßes Bild. Ich habe gerade auf Malu aus Versehen geklickt. Der hat ein schönes Katzenfoto als Typ. Wo war ich jetzt gerade? Jetzt bringe ich mich hier selbst. So, die Katze hat mich völlig, völlig aus der Bahn geschmissen. Ja. Wir waren gerade bei großen Locations. Achso, genau. Jetzt kam ja auch rum, also das ist ja immer das Geilste. Sie haben ja alle nichts mehr zu berichten. Eigentlich musst du jetzt ja 2 Wochen warten und vorher kannst du eigentlich die gesamte Berichterstattung beenden, weil es gibt nichts zu berichten. Muss man echt mal so sagen. Und damit sie irgendwas berichten, hieß es, ja, denken Sie dran, Ihre Sport, wenn Sie so ein Sport-Abo haben, dass Sie das auch jetzt das Geld zurückverlangen können. Und 2 Tage später schrieb dann auch Heike Sportstudio uns an. Also sie würden zumindest darum bitten, dass die Leute mal aufhören, das Geld gleich zurückbuchen zu lassen, weil das kostet ja auch richtig. Also wie dumm sind die Leute eigentlich? Kann ich denn nicht da kurz mal anrufen und mit denen sprechen, bevor ich das Geld zurückbuche? Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt, ich sag mal, man weiß ja auch gar nicht, wie lange das geht, ne? So, ja. 14 Tage sind's, kommst du nach 14 Tagen vielleicht reglementiert rein, dass man sagt, wir machen es nicht voll, sondern wir belegen die Geräte nur zur Hälfte, ne? So. Ja, nur das Problem ist, die geht immer zu diesen, wo du das als Gruppe machst, ne? Aber selbst da kannst du ja Abstand halten. Ja, ne? Das ist also, ich sag mal, Ich bin ja nun mal dooferweise Elternvertreter im Kindergarten. Mhm. Ne? Und als diesen Freitag dann die ersten Infos rumkamen, die Landesregierung will alles zumachen, also ich mache das nicht nochmal, so einen Job, das sage ich dir jetzt schon. Das glaub. In dieser WhatsApp-Gruppe wollte es nicht sein, da haben sich die Frauen zerfleischt. Ne? Und da kam tatsächlich, das war, also der Kindergarten hat dann, ich habe dann angerufen und ich sage, wie ist ja, wenn das Rathaus uns sagt, dann mach mal zu. Es hat keine halbe Stunde gedauert, dass diese Info da war, wir machen zu, da hat schon die erste gefragt, der kriegt mein Geld wieder. So, und das ist, ja, also da, ich sag mal, bei Sportstudios und so würde ich auch sagen, wenn es jetzt 2 Wochen mal ist, also, ne, mein Gott, nochmal. Ja. Aber im Kindergarten sehe ich es halt auch ein bisschen anders bei solchen Geschichten. Wir haben jetzt halt die Kinder an der Backe, was bei unserem Tagesablauf heißt. Ich stehe morgens um 4 auf, damit ich zwischen 4:30 und 5:00 ein bisschen arbeiten kann. Ja, klar. Dann sind die Kinder immer da, dann kannst du halt arbeiten, aber nicht mehr richtig. Und da sage ich halt, also, wenn der Kindergarten die nicht betreut, dann bezahle ich natürlich auch kein Geld dafür. Ne? Das ist halt aber eine andere Geschichte, weil das, ja, das sind Geschichten, die sind ja sowieso subventioniert vom Staat zu über 50%. Da muss man ja halt in Niedersachsen einspringen. Ne? Da sehe ich das Problem jetzt auch weniger, aber jetzt beim Sporten. Also wir haben jetzt, ich habe mit Heike auch drüber gesprochen, wir haben gesagt, nix, wir lassen die Scheiße jetzt 3 Monate laufen. Wenn sie pleite gehen, ist das Geld halt weg. So, das sind 150 Euro, es ist nicht schön, aber das sehen wir eher als Spende im Moment. Und dann kam auch ein Schreiben, dass sie halt darum bitten, dass sie, also dass schon mal keiner zurückbucht, weil das zu teuer ist, sondern dann anruft und dann überweisen sie es einem zurück. Mhm. Oder sie bitten natürlich schon drum, wäre schön, wenn man es weiterlaufen lässt. Und das, dann kriegt man halt im Herbst irgendwie ein paar extra Stunden und Verzehrgutschein oder steht ja alles im Schreiben drin. Und wir haben gesagt, scheißegal, ob wir was kriegen oder nicht, wir lassen das jetzt einfach komplett erstmal laufen, ein paar Monate. Das muss mal drin sein. Das ist eine Situation, da sind wir alle am Arsch und es reden zwar im Moment alle an Solidarität, nur es wird ja überhaupt keine gelebt. Sonst wird es ja nicht zu Hamsterkäufen und sowas kommen. Jeder versucht im Moment seinen Arsch an die Wand zu bringen. Nichts anderes passiert da im Moment und das finde ich so traurig. Ja, wir haben zum Beispiel so als Beispiel dazu unsere Lütte, die ist jetzt 1,5, die Tussi. Die trinkt halt noch so eine Pappmilch, ne? So eine Milasan-Milch. So. Ja. Dann haben wir jetzt auch gesagt, wir haben neulich dann tatsächlich bei Rossmann eine Frau stehen sehen, die hat geweint, ne? Die hatte einen Säugling dabei, der war vielleicht 4 Monate alt, 5 Monate alt, die brauchte diese Milch, weil die trinken ja auch nur, du kannst ja nicht umstellen. Ja, klar. Das nicht so, und wir hatten jetzt aber auch keine gekauft oder wollten auch keine kaufen und hat meine Frau schon gesagt, weil hätte ich jetzt eine in der Hand gehabt, hätte ich gesagt, hier nehmen Sie die. Wir haben jetzt unser Lütten jetzt gesagt, du steigst jetzt um. Ne? Du bist jetzt 1,5, jetzt trinkst du halt diese Milch nicht mehr. Ja. Und wir haben jetzt quasi nicht abgestellt, aber die trinkt jetzt Vollmilch, ne? Aus der Flasche. Die braucht das abends so zum Einpennen, trinkt jetzt normale Milch, alles gut. So, dann haben wir quasi uns vom Markt genommen, weil das finde ich so asozial, wie Eltern quasi anderen Eltern, die wirklich, du weißt ja selbst, du bist angewiesen da auf diese scheiß Milch. Wie kannst du das Regal erräumen, weißt du? Also das ist unfassbar. Und das ist bei Nudeln oder Toilettenpapier, bei allem, weißt du, es ist doch einfach, wie die Leute, wenn du siehst die Videos, wie sie sich da kloppen und wegen Toilettenpapier, ne? Ja, das, ich verstehe es auch nicht. Also, ich bin gespannt. Freitag soll jetzt Rewe mal liefern, jetzt nach 14 Tagen. Ach, ist schon so, stimmt, 27. Ja, aber bin ich mal gespannt, ob wir was kriegen. Also hier, ich kann sagen, jetzt hier, wir sind ja jetzt hier nicht Großstadt, aber wir sind ja dicht an Hamburg dran. Also wir sind ja schon eher städtischer Bereich jetzt hier. Und hier geht's mittlerweile in den Läden. Es fehlt immer noch mal das eine oder andere. Also zum Beispiel Famila hat hier neu eröffnet, das ist kein Witz, aber das Einzige, was gleich wieder weg war, war das Klopapier. Ich weiß immer noch nicht, was sie damit machen, ob sie sich damit einwickeln oder, aber alles andere, ne? Du merkst jetzt einfach, dass diese Hamsterkäufer gesättigt sind. Also die haben ihre Hütte voll, mehr passt ins Haus nicht mehr rein. Ja, und jetzt fangen sie ja wieder an, normal einzukaufen, weißt du, so, also, jetzt zieht dadurch wieder so die normale. Ich wollte sagen, die bei Edeka kommen auch hinterher beim Packen, ne, das ist. Ja, genau, das entspannt sich im Moment alles wieder, weil, ich habe gleich zu Hause gesagt, das dauert so 2-3 Wochen, dann haben die alle ihre Hütten voll, was wollen sie mit dem ganzen Fressen, frisst ja nicht mehr, nur wegen diesem blöden Virus, und dann geht das von ganz alleine wieder sein, wie ich, also, das scheint jetzt so langsam hier bei uns zumindest schon mal zu greifen. Ja, bei uns ist hier tatsächlich auch, und du siehst halt auch, die Leute werden halt auch kreativ. Ne? Also wie gesagt, hier im Ort hat die Gemeinschaft der Gewerbetreibenden, die hatten das schon mal versucht, so einen Online-Store aufzubauen, wo du halt so den Einzelhandel hast, ich sag mal, das ist jetzt nichts Hochwertiges von der Optik, ja, aber es ist okay. Nee, machen sich aber auch alle. Also vor allen Dingen auch so die Läden, die jetzt nicht aufmachen dürfen. Genau, also Klamotten und da kannst du dann halt quasi im Moment nur Texte eingeben, sagen, ich möchte das und das haben. Und dann wird das quasi geliefert. Ne? Und kannst das anprobieren und schickst es wieder zurück. Ja. Das finde ich schon ganz gut. Aber ich hatte halt, wie gesagt, bei Rewe auch mal geguckt. Also hier liefert keiner her. Wir sind aber auch, ich glaube, der nächste Rewe ist in Tosch steht. Das sind irgendwie 20 Kilometer. Das ist schon zu weit. Ihr seid weit draußen, ja. Nee, Rewe ist bei uns ganz gut. Also Amazon, das tauchte nicht so viel. Jetzt wird doch ganz schön eine Corona-Sendung geworden. Das ist auch egal. Das ist also Amazon fand ich schwach. Teuer und auch wenig Auswahl. Das war alles. Nee, weiß ich nicht. Was wurde in Würsel denn schon für zwei Pakete ein Auto aufgebrochen? Ja, das habe ich gesehen. Gottes Willen, wie ein Klopapier tatsächlich. Ja. Das ist unfassbar. Also das muss ja faszinierend sein. Also ich hatte ja am Anfang Januar gesehen, dass mein Chef wie ein wahnsinniger Toilettenpapier und Kaffee und sowas gekauft hat. Aber wirklich, ich bin in unseren Vorratsraum gekommen und ich habe gedacht, was ist denn hier los? Habe ich gefragt, was hast du denn gemacht? Ne? Wir sind zwei Personen im Büro. Ne? Ja. Also da lagen 6 Kilo Kaffee. Ich glaube, 4 oder 5 Packungen Toilettenpapier, 40 Liter Milch. Und ich sag, was hast du denn? Ja, sagt er ganz ehrlich, es gab 10-fach Punkte bei Payback. Aber jetzt bin ich froh. Ich habe immer noch so ein Backup, wenn es dann darum geht, dass ich Toilettenpapier brauche. Ne? Zur Not nehme ich aus dem Büro was mit. Ne? Gottes Willen. Nee, also hier kriegst du tatsächlich immer noch alles. Wie gesagt, das muss vielleicht mal einen Tag warten, aber das hat sich echt entspannt. Also von daher ist das nicht ganz so. Der Witz ist auch, um mal wieder auf Geocaching zu kommen, ich habe ja auch bei Google dann immer abonniert, so was Neues gibt zu Geocaching, Suchbegriffe Geocaching, Geocacher, Cachen oder ich weiß gar nicht. Ich habe 3, 4 Suchbegriffe, die ich immer durchsuche. Mhm. Und mittlerweile fast jeden Tag irgendwo in irgendeiner Zeitung ein Bericht. Was macht ihr denn, wenn jetzt euch langweilig ist? Unter anderem könnte man Geocachen gehen. Das kann man alleine machen. Ich mir denke, geil, die ganzen Geocacher machen ihre Caches dicht. Ja, ja. Das ist so absurd alles. Also, ja, hat schon also ich sehr verstehe komische halt auch nicht ganz so diese Argumentation, also jetzt auch nicht wegen irgendwelcher Viren, die in der Dose hängen, was halt wohl so Schwachsinn ist. Ja. Ich meine, die steckte vorher 30 Zentimeter am Schlamm immer. Ja. Ne? Ja, 50% der Dosen liegen ja so. Vorher war das Ding ein Stuhlprobebehälter und dann wurde das Cache auch gelegt. Ja. Genau. So, und dann ja, aber wir sollen ja Abstand halten. Und ja, das habe ich aber vorher auch schon gemacht. Wenn ich einen Cache an der Dose sehe, ne, dann bin ich auch nicht hingegangen, bis der fertig ist. Genau, weil ich den selbst finden will. Ne? So. Ja. Und ich kann auch, ich sag mal so, für den ländlichen Bereich hier nicht erkennen, warum man halt auch keine neuen Dosen publisht. Ne? Ich sag mal, in Hamburg oder so mag das natürlich vielleicht anders sein, aber hier so auf in der Pampa würde das theoretisch gehen. Ja, ich wäre sogar dafür, das so eben mehr zu machen, dass die Leute einfach eben keinen Lagerkoller kriegen und eine Ausgleichsmöglichkeit haben. Deswegen ist mir das so völlig schleierhaft, was für ein Schwachsinn da verzapft wird, mit absurdesten und dümmsten Begründungen. Ja, weil im Endeffekt, wenn da jetzt eine FDF-Gruppe entsteht, wo auf einmal 10 Cacher innerhalb von einer Viertelstunde auf diesen Cache losrennen, ja, dann halte ich halt Abstand. Wollte ich gerade sagen, aber selbst dann warte ich doch. Die liegen doch nicht auf der Dose und rubbeln sich darauf einen ab, oder was? Also, ja, Ellie schreibt gerade Publish morgens um 5, ja, aber wenn du dann merkst, das machen sie jetzt immer so, dann stehen die Leute schon um 4 Uhr auf. Ne? Nee, machen sie nicht mehr. Dafür sind sie gar nicht mehr genug. Das ist mir in den letzten Jahren schon aufgefallen. Aber ich stelle auch fest halt, deswegen, also ich würde meine Caches auch niemals deaktivieren und ich habe so ein paar Caches, die sind auch wirklich am Arsch der Welt. Ne? Also wenn da Wartung ist, dann muss ich irgendwann sagen, oh scheiße, jetzt musst du wieder hinlatschen. Ne? Ja. Die werden jetzt wieder mehr gemacht. Die hatten teilweise wirklich monatelang keine Logs. Ja, klar, weil wir jetzt alle Zeit haben. Ja, genau. Ne? Weil die meisten das mit Homeoffice nämlich nicht so ganz begriffen haben. Ich weiß schon, warum Chefs kein Homeoffice wollen. Ja. 80% der Leute sehen das als, auch das ist ja wie Urlaub. Ja, Ich hab ja 3 Jahre, 4 Jahre komplett Homeoffice gemacht, bis mein Chef das Büro gebaut hatte. Mhm. Und da habe ich so, erste Woche habe ich auch gedacht, oh geil, weißt du, ist ja ein geiles Leben. So, ne? Ja, und bis ich dann festgestellt habe, dass diese Welle an Arbeit, die da quasi, die schiebst du ja vor dir her. Ja, wird ja nicht und, weniger. Dann. Und irgendwann bricht die halt rückwärts über dir zusammen, diese Bugwelle. Und da habe ich dann gemerkt, okay, du kannst, so hast zwar gewisse Freiheiten, aber du musst dann halt abends ranhängen. Das man muss so. Sich selbst konzentrieren wieder darauf. Ja. So, das geht also ganz gut. Also bei mir geht das im Job eigentlich wirklich sehr gut. Ich schaffe halt sogar zu Hause wesentlich mehr, weil mein Chef mir nicht auf den Sack geht und mich irgendwie immer abhält mit Telefonaten und irgendwelchen Fragen. Aber du merkst es hier auch, meine Frau macht halt zum ersten Mal Homeoffice. Ich meine, die hat dann natürlich jetzt auch Probleme, dass bei denen das ganze Netz zusammenbricht. Das ist ein großer Konzern. Und wenn sie da mal irgendwelche Rechnungen drucken will oder so, dann dauert das so eine Zeit. Dann kannst du zwischendurch auch durchaus schon mal Wäsche aufhängen. Ne? Oh, das ist aber ein schwacher Konzern. Ey. Ja, das ist so. Ne? Das wurde bei uns schlagartig aufgerüstet. Wir haben jetzt plötzlich 1000 VPN-Verbindungen. Also das ging sehr schnell. Was die sehr gut gemacht haben, die haben schon seit Jahren, wenn die Rechner durchgetauscht haben, immer Laptops genommen, damit die Leute wirklich mal von zu Hause arbeiten können, wenn es mal tut. Ja, haben wir jetzt auf die Schnelle auch ausgerüstet. Und wenn ich so sehe, dass einige Firmen jetzt versucht haben, noch Laptops zu kriegen im großen Stil. Kriegst du im Moment nicht mehr. Nee, nichts mehr. Nicht auch nicht mehr einzeln. Wir kriegen gar keine mehr. Wir haben alle alten aus den Schränken geholt und haben das dann zum haben das dann verteilt. Und das, was auch ein Problem ist, ist der Support einfach, weil du plötzlich Fritzboxen von irgendwelchen Leuten zu Hause supporten musst. Das ist alles nicht so. Aber nochmal zu den Caches. Du sagst, deine sind so einsam gelegen. Müssen wir diesen jetzt mal dazwischen ziehen hier. Es gibt den Cache, der heißt Halti. Ich musste tatsächlich erstmal gucken, wo der liegt. Wo der ist, ne? GC1EK4F. GC1EK4F. Ich kenne ihn deswegen so gut, weil Heiko und ich ihn schon mal angefangen haben. Ja, und der hat mich dann den disabled, der Owner, und hat geschrieben, vorübergehend deaktiviert aufgrund von Covid-19. So, und dann habe ich gedacht, oh, den guckst du dir mal an, da muss er mitten in der Stadt liegen. Ne? Ja, fast. Fast. Ja. Mitten liegt er. Er liegt nämlich tatsächlich mitten auf der Grenze zwischen Finnland und Norwegen. Genau. Und das ist der höchste Berg Finnlands. Von 10 Kilometern waren irgendwie 5 Dosen oder so, ne? Wenn überhaupt. Du musst von, also wie gesagt, wir haben den mal angefangen. Leider hatte uns einer gesagt, ja, da gehst du so einen Wanderweg hin und dann bist du da und dann gehst du wieder zurück. Ja, vor Ort stellte sich das dann ganz anders dar. Du läufst nämlich durch die Wildnis. Und das Problem ist, wir hatten halt 5 Tage gerechnet und so viel Essen auch nur mit. Und es wurde sehr schnell klar, das schafft man nicht in 5 Tagen hin und zurück. Jedenfalls wir nicht. Das ist nämlich 50 Kilometer eine Strecke. Und zwar wirklich durch die tiefste norwegisch-finnische Pampa. Ich habe gerade draufgeschaut, der nächstliegende Cache ist 12,1 Kilometer weg. Ne? Ja. Und die Wege sind da, also das ist schon tatsächlich für Wanderer fast schon ein bisschen wie eine Autobahn. Das ist da im Sommer sehr voll, das ist keine Frage. Mhm. Wie gesagt, der höchste Berg Finnlands mit 1324 Meter. Du musst aber nicht bergsteigen, sondern du gehst einfach langsam über 50 Kilometer immer weiter hoch. Das ist also wirklich schon ein bisschen wie ein Spaziergang, aber es ist eben durch die Wildnis. Also du läufst da nicht mal eben 20 Kilometer am Tag, weil du einfach einen Rucksack mit hast, weil du ja 5 Tage in der Pampa übernachtest. Und wer mal sowas gemacht hat, der weiß, dass da läuft man dann nicht ganz so viel am Tag. Und also der Virus ist tot, bis ich da oben ankomme. Ja, aber jetzt musst du überlegen, ich habe da nochmal geguckt, also der DNF war am 5.1., dann der letzte Fund war am 9.9. Ja. Jetzt aber 4 Monate lang diese Dose feucht hältst. Ja. Also, mal abgesehen davon, dass die eingefroren ist, aber ja. Ja, also da musste ich auch schmunzeln, als ich das die Tage gesehen habe, wo ich dachte, ja, das ist ja herrlich. Und wenn du das Log da vom 5.1. liest, der hat es nicht gefunden, weil da findest du gar nichts. Da musst du dich durch 5 Meter Schnee wühlen, wenn du den jetzt finden willst. Also ist absurd, da jetzt zu suchen. Ja gut, das macht auch wirklich keinen Sinn, ne? Nein, also den dicht zu machen wegen Corona ist also das ist wirklich dumm, dreister Schwachsinn. Also da will nicht mal der Virus hin. Den muss ja erstmal einer hinbringen. Wie gesagt, ich habe ja, bis ich da ankomme, habe ich ja im Prinzip schon die Quarantänezeit hinter mir. Ja, das stimmt. Also, das ist was Wahres dran. Oh ja. Mann. Also das fand ich, das ist so die Krönung von Hohlheit. Also ich meine, leider hat natürlich nicht Unrecht. Wahrscheinlich will er einfach die Archivierung verhindern. Aber auch da hätte man ja mit dem Reviewer sprechen können. Ja, ich wollte gerade sagen. Und ich hab auch die Tage jetzt mal geguckt. Also bei uns hier in der Gegend, so im Umkreis von 50 Kilometern, hat kaum einer Caches disabled wegen des Virus. Ich glaube, bei Sottrum war so eine Runde, da hat jemand seine Caches disabled. Aber ansonsten hier so in der Gegend, So Radius 40, 50 Kilometer, habe ich mal so stichprobenartig geguckt, habe ich keinen gefunden. Ich weiß gar nicht, nee, hier wüsste ich jetzt so auch nicht. Elli schreibt gerade, hier haben viele Runden archiviert. Ja, ich höre das auch von manchen ja, von manchen nein. Also für mich bleibt es Schwachsinn, das hat auch nichts mit Verantwortungsbewusstsein. Ich weiß gar nicht, wo das war, irgendeiner kam noch einer mit dem Argument, da bin ich ganz hinten umgefallen. Ja, die Krankenhäuser werden ja im Moment so voll und wenn er jetzt seinen Cash da aktiv lässt und da geht einer hin und verletzt sich und dann hat er keinen Arzt. Wo ich so dachte, seid ihr noch ganz dicht oder was? Na, das ist wahrscheinlich ein Owner, der auch so einen Cash in Finnland hat, ne? Ja, ich denke mal, wenn ihr so sicher sein wollt, dass ihr diesen Virus nicht kriegt, dann kann ich euch nur empfehlen, erschießt euch. Dann seid ihr komplett sicher. Also das, und dann ist auch, da braucht ihr keine Hamsterkäufe mehr. Also das ist so optimal, finde ich. Ja, oder halt, ich sag mal, für die nächsten 5, 6 Monate komplett in so Desinfektionsmittel legen. Ja, genau. Dass nur so die Nasenlöcher rausgucken. Ne? Ja, das kannst du ja mit Warthose dann dazu schreiben. Und da musst du aber auch schon aufpassen, würde ich eventuell in die Nasenlöcher nochmal einen Tampon stecken und da einen Strohhalm rein. Das ist auch wirklich nicht ganz so viel Luft reingeht. Also jetzt stelle ich mir das rein optisch gerade vor und ich weiß gar nicht, warum muss ich gleich an Holger denken, der immer mit seiner Skihose zum Nachtcash geht. da könnten wir die Tampon auch noch in die Nase stecken, dann wäre das perfekt. Also das sollten wir uns noch aufschreiben für später. Ich wollte sagen, für den nächsten Film. Ne? Nee, also das ist für mich alles so absurd. Also das hat auch nichts mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, das ist einfach albern. In meinen Augen hat das was von Wichtigtuerei und nichts anderes. Also sorry, aber das entscheidet doch der da hingeht, ob er es macht oder nicht. Da hat, also nee, das geht mir alles viel zu weit. Das ist schon... Nee, also und selbst auch, ich sag mal, Cash ist wirklich in Hamburg, wo viele Leute vorbeikommen oder so, ne? Ja, aber dann warte ich doch und wie gesagt, wenn ich, man soll sich doch im Moment sowieso nicht ins Gesicht fassen und die Hände waschen. Leute, also ne, bleibt auf dem Teppich, lasst eure Caches aktiv, weil dann haben die Leute wenigstens Abwechslung und Ja. Strecken sie sich gegenseitig um. Ne? Ach, jetzt fängt der Kleider auch noch damit an. Ich habe aber mein TB-Hotel im Flughafen Hannover. Ja, aber das ist was anderes, das kann ich verstehen. Das ist ja ein TB-Hotel, was quasi im Flughafen in irgendeinem Serviceraum ist. Ja, okay, dann musst du da rein und so. Das genau. Ja, nee, das drinnen würde ich das jetzt auch nicht machen, nee. Na, da kriegst du halt dann, sagst du Bescheid, dann kriegst du von den Mitarbeitern diesen Cash überreicht. Also da würde ich es halt auch nicht machen, ne? Das ist da so. Musst du wen ansprechen? Und ich war auf dem sein Event? Ja. Oh mein Gott, solche Caches liegt ja. Naja, wer seine Koordinaten wirft, ne? Jetzt wird mir schlecht, echt. Da ja. Muss ich Leute ansprechen, um den Cash zu kriegen. Ja, das ist dieses Hannover-Pack da, die sind alle so komisch. Ich meine, du kannst natürlich auch die Leute nicht ansprechen und einfach in den Tresen gehen, aber ich denke mal, dann kriegst du anderen Besuch. Ja. Nein, so eine Cache, das geht ja gar nicht. Da würde ich ja sofort NA locken. Nee, den lasse ich mir nächstes Mal reichen, lauf damit weg und schmeiß ihn dann in den Müll. So, dann haben wir... Oh, wir haben noch einen, den haben wir wieder zwischendrin. Nee, Elli, passt nicht. Wenn ich irgendeinen ansprechen muss, um den Cache zu kriegen, passt das nicht. Punkt. So, Kohle. Den ja, haben wir das letztes, ist... Ich habe den letztes Mal verlinkt und irgendwie haben wir den aber gar nicht besprochen, fiel mir dann auf. Es gibt, ja, wie nennt man das denn? Ein Anbieter, der Kindergeburtstag Geocaching Schatzsuche anbietet. Genau, du kannst quasi bei dem buchen, dass du quasi so ein Paket kriegst, ne? Kannst sagen, ich möchte einen Kindergeburtstag machen, kannst du im Kalender eintragen und kriegst dann so ein Moment, ich fertig ist, fertig, ja, aber fertig ist die Frage. Ich lese da gerade, da steht Paket für bis zu 15 Kinder zum selber machen. Was heißt denn zum selber machen? Ja, du hast, ich glaube, da stand drin, du kriegst eine Schatzkarte dazu, du kriegst ein GPS-Gerät dazu, eine Schatztruhe und eine Beschreibung, wie du den Cache auslegen kannst. Dann hast du, glaube ich, 3 Stunden haben sie geschrieben, brauchst du, um den quasi auszuarbeiten und die Kinder sind so 2,5, 3 Stunden beschäftigt mit Suchen. Ach so. Das ist quasi ein Multi mit 8 Stationen. Ich dachte, die hätten das fertig und die können dann dahin und suchen. Nein, du kriegst das zugeschickt, kannst ihn auslegen und schickst das nachher wieder zurück. Alter, und dafür soll ich 125 Euro. Ich mache die Arbeit selber und bezahle dann 125 ja. Euro dafür. Das ist kommt doch, bei mir Corona. Ich wollte gerade sagen, das ist aber jetzt können wir natürlich anfangen, das auch mal runterzurechnen. Ne? Paket hin, Paket zurück, sind 15 Euro weg. Ne? Plus ein bisschen verpacken, hast du sogar einen Aufwand von 30 Euro pro Cache. Das einmal hast du ihn entwickelt. Das ist, ja, jetzt, ne? Das ist doch völlig absurd. Ja. Ich meine, gut, ich hatte vorher schon mal geguckt, jetzt ist natürlich sowieso überhaupt keiner am Buchen, kann ich auch verstehen. Die hatten vorher aber auch keine einzige Buchung. Also, ja, wenn ich so gucke, kannst du bis Oktober 2020, November, Dezember, also bis einschließlich Dezember haben sie exakt keine einzige Buchung auf Rot. Läuft, glaube ich, nicht ganz rund. Und du hast ja, glaube ich, drei verschiedene Kindergeburtstagseditionen. Einmal Wikinger, einmal irgendwas mit Prinzessin und wahrscheinlich regenbogenfurzenden Einhörnern oder so. Also ich gratuliere ja erstmal, dass du ja wirklich dich damit beschäftigt hast. Ey. Ja, ich habe vier Kinder. Ja, zwei Kinder, ja, die ja, im, ja, im empfänglichen ja. Alter dafür sind. Ne? Ja, also. Fällt mir auch gerade ein. Du hast natürlich mit Kindern, klar, das ist sowieso dann schon mal wieder interessanter dann auch. Nee, natürlich ist das nicht interessant, aber ich meine das, aber du hast einen anderen Einblick drauf als ich. Ja, und ich habe aber dann drauf geguckt und habe gedacht, alter Vater, also selbst wenn du halt mit 10 Kindern in so ein wenn du jetzt im Winter Geburtstag hast, dann machst du auch so ein Geocaching-Spiel draußen eher nicht, weil das ja wie scheiße ist, ne? Ja, allerdings. So, weil die Kinder nach einer halben Stunde sagen, oh, mir ist zu kalt und muss pipi. Und wenn du halt in so einen Indoor-Spielplatz gehst, dann bezahlst du dasselbe, ne? Aber da brauchst du halt nichts aufbauen vorher. Aber da muss ich das hier noch selber machen. Das war mir gar nicht so bewusst. Ich dachte, die stellen da alles hin und ich komme mit den Kindern und die machen dann 3 Stunden Schatzjagd. Ja, wenn du das haben möchtest, dann musst du dich an Herrn Flieger wenden, dann bezahlst du aber das Zehnfache, ne? Unglaublich, ey. Da, ich habe auch bei den Kosten, habe ich gedacht, na, jetzt mal so gegengerechnet, was für ein Aufwand ist da? Ich meine, einmal musst du halt so ein Cash anlegen und das einkaufen alles. Ja, das können wir ja sonst bei Palk in Auftrag geben, dass er das mit den Zahlen mal durchrechnet. Genau. Ja. Na gut, auf jeden Fall, wer da Interesse dran hat, wir verlinken das natürlich. Der kann dann auch, sich zum Geburtstag sowas mal schenken. Dann hat mich tatsächlich, wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, über den Cash-Wahrzeichen. Genau. Wo ich ja dachte, ich bin der Einzige, der doof bin, aber mir alle bestätigt haben, nee, wir haben den auch nicht verstanden. Da hat der Owner mich tatsächlich angeschrieben. Na, ich habe dir auch gesagt, der ist eigentlich sehr kommunikativ. Also ja. Der versucht halt auch zu helfen und so. Ne? Ja. Ja, bis er meine Antwort bekommen hat. Dann nicht mehr so. Also ich kann das mal kurz schildern. Er hat mir geschrieben, Moin Jörg, ich war gestern beim Wahrzeichen, um zu checken, ob die Plakette noch da ist, bevor ich schreibe. Also sie ist noch da. Zugegeben, sie ist schwer zu entdecken, aber deshalb habe ich ja letztes Jahr die Hilfe ergänzt. Mein Ziel war, dass es damit ohne Rückfragen plus Telefonjoker gut zu finden sein sollte. Nach deinem DFF-Log muss ich vermuten, dass ich mein Ziel genauso wenig erreicht habe wie du deins. Auch nicht, nachdem du Part 2 der Hilfe abgewartet hast, Fragezeichen. Wegen Umgraben eventuell muss ich hier noch ein Bild ergänzen, Fragezeichen. So, das hat er mir geschrieben. Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben. Ich habe mir erst echt, die Antwort habe ich mir dreimal durchgelesen, da bin ich auch nicht unhöflich, wollte ich nicht sein. So, ich habe geschrieben, nein, Part 2 hatte uns auch nicht weitergebracht. Ein Bild war schon dabei, der den Suchbereich eingrenzte, aber auch damit wurden wir nicht fündig. Aber wir sind da sicher auch nicht die Vorzeigesucher, da uns das dort eh schon fast zu muggelig war. Dazu kam, dass wir das Listing nicht mal ansatzweise verstanden hatten und da sind wir auch nicht alleine, wie ich mittlerweile von 4 bis 5 anderen Cachern hörte. Um es deutlich zu machen, das ist nicht unsere Art von Cachen. Das meine ich jetzt keinesfalls negativ, sondern einfach wörtlich. Es passt einfach nicht zu uns. Andere werden es toll finden. So ist halt das Leben. Smiley. Klar, wir könnten jetzt auch irgendwo die Koordinaten abgreifen, wie so einige andere, aber das mag ich nicht so gern. Wohlgemerkt, ist mir wichtig, das ist keine Wertung oder Abwertung. Ich finde das nicht weiter schlimm, dafür gibt's ja die Ignore-List. Aber danke für die Rückmeldung. Und dann kam keine Kommunikation mehr. Ja, aber ich finde, du hast es gut geschrieben. Also ich habe mir echt Mühe, ich habe es wirklich ein paar Mal durchgelesen, weil ich wirklich jetzt, ich esse keine Stulle, leider, ich esse meine restlichen Salzstangen, die ich noch hatte. Ich habe mit dem Essen das nicht geschafft heute. Er hat sich aber gemeldet, fand ich gut. Also das meine ich gar nicht negativ, sondern wirklich fand ich schon sehr nett, danach zu fragen. Das muss ich ihm lassen. Ja, verstehen tue ich seinen Cash trotzdem nicht davon ab. Ja, ich wollte sagen, viele seiner Listings sind halt nicht gerade leicht, weil ich stehe ja auch oft davor und denke mal, was will er von mir? Aber da sieht man wieder, ein DLF lohnt sich. Ne? Ich hatte die Diskussion noch auf dem Berg, auch mit Elli zum Beispiel. Ich habe ja dann bei diesem blöden Cash, den ich letztes Mal erwähnt hatte, an der Bushaltestelle in DNF gelockt. Ja. Und einen Tag später habe ich ihn gefunden. Manchmal sollte man einfach einen DNF locken, um das Brett vom Kopf wegzukriegen. Obwohl ich ihn, also der war so scheiße eingemessen, den hat er wahrscheinlich leider gelegt. Der hat jetzt auch die Koordinaten nochmal korrigiert nach meinem Found Lock, weil er wohl gemerkt hat, oh, so ganz richtig kann man den nicht so gut finden. Ne? Und es war im Endeffekt so, wie Captain Kriegstrom es letztes Mal vermutet hat, der hat da gesagt, ja, vielleicht doch der Zaunfall in der Nähe. Also es war quasi so ein Mittelding dazwischen. Ne? Aber ich habe ihn gefunden. Ne? Also, und ich muss tatsächlich sagen, vielleicht muss man öfters mal DNF locken, weil es hilft manchmal doch weiter. Das habe ich nämlich hier auch gedacht, als ich gesehen habe, okay, auf den DNF hat er sich gemeldet. Manchmal ist das doch förderlich, ne? Ja, also finde ich absolut. Ich mache das auch immer. Ich versuche mittlerweile dann aber immer möglichst neutral zu bleiben, weil sonst sind die doch irgendwie immer beleidigt. Das ist einfach irgendwie so. Ist ja aber auch okay. Also, dass einem das nicht gefällt, ist ja auch verständlich irgendwie. Na gut. Events, dann haben wir noch eins übrig. Das ich habe gleich gesagt, dieses kleine Gegenevent zum Wilseder Berg da in Bonn oder irgendwo, wo das war. Oh, ich lese gerade, aber es windet stark. Haben wir schon wieder dieses Darth Vader-Problem? Bin ich das diesmal? Weil ich höre es nicht. Nee, ich habe mein Mikro jetzt mittlerweile auf Augenbrauenhöhe, also da kann ich nicht mehr reinwinden. Ja, ich ziehe. Wenn ich da jetzt rein will, habe ich schon ein Loch im Kopf. Ich ziehe es jetzt auch noch ein bisschen höher, oder hörst du mich da so schwer atmen? Weil ich höre es selber nicht. Nee, ich glaube. Ich ziehe es mal ein bisschen hoch. Also die Salzstangen müsst ihr heute mitleben, ich hatte nichts anderes. Aber es waren ja nur ein paar. Herr Stellinger schreibt alles gut, siehst du. Ja, und der weiß, der kennt sich aus. Ja, da gab es ja noch dieses Project, wie hieß das genau? Project Meets Beethoven. Genau. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht wirklich was von gehört. Also doch, ich schon, aber nur Negatives. Ich wollte gerade sagen, also es ist irgendwie nicht durchgeschlagen. In Facebook-Gruppen war nicht wirklich was zu lesen. Nur immer ganz kurz, wenn, ne? Ja, ja. Und das ist ja schon so ein Zeichen, wo man sagen muss, okay, da haben wir nichts verpasst. Und ich glaube, Ellie schrieb es auch bei Twitter, die ganze Timeline schreibt vom Wieseler Berg, da habe ich mich doch richtig entschieden. Das stimmt, das fiel mir auch auf. Also ich habe echt nicht, das, als erstes ich das las, okay, das stimmt, von denen habe ich gar nichts gelesen. Dann habe ich in irgendeinem Podcast was gehört. Ja, wobei, das ist immer der Podcast, wo einer, der casht überhaupt nicht und der redet am meisten. Da finde ich das immer schwierig mit den Beurteilungs-. Die waren ja auch noch Project, ne? Ja, genau. Und das war immerhin das Project, also das Event des Jahres sozusagen. Und also weiß ich nicht. Ich glaube, der Saarfug schrieb auch noch was drüber. Der war allerdings einfach wohl angepisst, weil sie ihn als, er hatte auch irgendeinen Vortrag gehalten, nicht so gut behandelt haben. Da ist er aber, glaube ich, eh ein bisschen empfindlich. Da war er schon mal bei irgendeinem Event, war er da nicht so ganz zufrieden. Aber auch der hörte sich insgesamt nicht so. Also es hat keiner was wirklich Schlechtes geschrieben, sondern es klang bei allen nur so, ja, irgendwie voll langweilig. So kann man das fast auf den Punkt bringen, glaube ich. Ja, ich wollte gerade sagen, also ich gehe ja selten auf so große Events irgendwie. Und oftmals hast du halt von den großen Events, du kriegst es immer irgendwie mit, ne, über Facebook oder über Twitter, dass da irgendwas reinkommt. Aber da war diesmal wirklich so echt fast gar nichts bei mir in der Bubble. Also kann nicht doll gewesen sein. Also das, aber vielleicht berichtet ja irgendwann noch einer was anderes. Aber bisher war es eher alle so, war nicht schlimm oder schlecht, aber auch eben nichts Besonderes. Ja. Neues Projekt wurde ja noch nicht genannt, also weil das ja noch Bewerbungsfrist lief. Das wird sich ja jetzt sowieso alles irgendwie erstmal ein bisschen dehnen. Muss man ja erstmal abwarten, wie das überhaupt alles weitergeht. Ich wollte sagen, da wird's ja sonst, ich weiß gar nicht, wie die Planungen so sind. Haben die für 2021 ja auch schon alles in der Pipeline wahrscheinlich, ne? Jetzt wird sich ja nächstes Jahr alles zusammen. Ja, jetzt, ich wollte sagen, jetzt haben die ersten so wie Essen schon auf 2021 verschoben. Aber also man muss ja auch mal abwarten, was, selbst wenn das alles jetzt durch ist irgendwann, hoffen wir mal, dass es jetzt im Sommer sich alles auflöst und wohlgefallen. So ähnlich wie SARS. Das war auch alles schlimm und plötzlich war dieser Virus komplett weg. Fand ich auch mal ganz interessant, weil das war auch so der erste Gedanke, den ich mit Heike so hatte, wo wir sagten, wieso die, was ist denn mit SARS? Warum haben die denn damals nicht weiter geforscht? Das hat der Dorsten ja auch mal erklärt. Der sagt, das Problem war, sie haben ja weiter geforscht, nur irgendwann hatten sie keine Patienten mehr. Ja, so albern das klingt, war das in dem Fall das Problem. Das ist wirklich, es gab keinen mehr, der SARS hatte. Das stimmt, das ist relativ schnell ausgelaufen. Das ist auch aus Asien nicht so richtig toll rausgekommen. Ne? Ja, ich glaube, die hatten das noch rechtzeitig eingedämmt in Asien schon. Und dann kam wohl auch der Sommer direkt und das war wohl sehr hitzeempfindlich. So klang das, was der Dorsten da erzählte. Ja, ich rede es auch nicht mehr zusammen. Er hat da was drüber erzählt, ja, aber das habe ich nicht mehr ganz so auf dem Zettel irgendwie. Ja, war auch nur so am Rande erwähnt. Also ich fand es auch mal spannend. Also da, vielleicht passiert das ja mit diesem auch so. Und trotzdem glaube ich nicht persönlich, dass die Welt so ohne weiteres wieder in alter Geschwindigkeit weiterdrehen wird. Also dafür war dieser Einschnitt, glaube ich, zu tief. Also nein. Bin ich noch gespannt, was das noch so an ganz unerwarteten Spätfolgen haben wird. Also ich glaube ganz ehrlich auch, dass wir zum Beispiel auch im September bei den Megas, da wird es Auflagen geben. Ich glaube nicht, dass wir auch in 2021 schon wieder Veranstaltungen haben, wo 2000, 3000 Leute auftauchen. Ja, das glaube ich nicht so ganz ohne, ja. Das denke ich auch. Nein. Das denke ich auch. So, und ich glaube, es gibt auch so viele Beiträge schon, die dann sagen, es wird sowieso nichts mehr wie vorher sein, was so Sozialkontakte angeht und so. Ne? Mhm. Ich bin mal gespannt, wo wir in einem Jahr stehen, wie wir da so zurückblicken oder vielleicht immer noch mittendrin. Man weiß es ja gar nicht, ne? Boah, ich lese gerade, übrigens ein guter Link kam auch, den nehmen wir auch mit auf dann. Der Saarfuchs hat dann wohl einen CGO-Vortrag gemacht. Und da sind auch seine Folien, kann man wohl irgendwie drauf zugreifen. Das werden wir dann auch verlinken, weil das ist ja für viele sehr interessant scheinbar, CGO. Oh ja, stimmt. Da ist ein Vortrag drauf, ja. Ich hörte gerade, ich glaube in der Cache-Frequenz oder so, wo alle sagt, ja, also jeder Cacher, der also mit Handy, das ist der CGO, was anderes gibt's da gar nicht. Ja, sorry, also ihr solltet eure Erfahrungen doch mal ein bisschen ausbreiten. Also ich benutze CGO nicht und finde das auch nicht gut. Das nee, ich wollte gerade sagen, also das ist, glaube ich, da, also das ist, CGO ist natürlich schon verbreitet, ja, aber ich glaube, das ist ein Markt, da würde ich mal sagen, hat CGO aber vielleicht maximal 30% Marktanteile. Ich kann jetzt nicht zum Marktanteil so sagen, aber also für mich ist zum Beispiel CGO überhaupt nicht nutzbar. Wenn ich da nämlich meine Funddatenbank einlade, dann macht das schlicht und ergreifend die Grätsche. Ja. Läuft bei mir Locus und nichts anderes. Das kann zigmal mehr und ist tausendmal besser. Das, also CGO ist aber für viele interessant und für Einsteiger, glaube ich, auch das bessere Tool. Wie jetzt wirklich rein cachen wollen, da ist Segio schon passend. Also die wenn man so nämlich so in den Facebook-Gruppen so, dann kommt ja jemand, Mensch, was nutzt ihr denn für eine App oder so, ne? Und dann würde ich mal sagen, so 30% sagen dann so CGO, dann kommt Cachely, dann kommen die ganzen anderen, ne? Ich wollte gerade sagen, TJ schreibt doch gerade, dass die eine Cache-Frequenz von Cachely gesprochen haben. Nee, die haben in Bezug auf iOS von Cachely gesprochen und auf Android haben sie gesagt, ganz klar CGO, sonst nichts anderes. Und das ist nicht so. Ellie erwähnte gerade noch, dass GDAK nicht mehr funktioniert, das wusste ich gar nicht. Können wir hier vielleicht auch mal einstreuen für die Leute, die sich jetzt so gar nicht auskennen, dass sie zumindest mal ein paar Apps auch ruhig gehört haben. Kann man sich alle angucken. GDAK war sozusagen der Ableger von GSAK und konnte sogar mit der gleichen Datenbank theoretisch arbeiten. Das heißt, man konnte sich sozusagen, wie soll ich sagen, die GSAK-Datenbank rüberladen und das synchronisieren. Davon würde ich aber fix die Finger lassen. Das ging dann nämlich irgendwann in GSAK nicht mehr. Das war ganz schlimm. Ich lese gerade, nach dem letzten Update der App konnte ich plötzlich keine Caches per Groundspeak API mehr aktualisieren. Das ist natürlich tödlich. Ja. Merkwürdige Fehlermeldung. Da gab es wohl Probleme mit der API von Groundspeak oder so. Okay. Das werde ich mir erstmal zur Seite gerade legen, weil das will ich mir auch mal durchlesen. GDRK hatte ich auch mal ausprobiert. Fand ich im Prinzip gar nicht schlecht. Also das lief bei mir relativ rund. Nur als ich synchronisiert habe, da lief es plötzlich dann auf GSAK die Datenbank nicht mehr. Das fand ich nicht so super. Aber ansonsten, GDAK war auch ein ganz cooles Tool. Ja, vielleicht sollte man tatsächlich mal so einen kleinen Blog-Eintrag dazu einfach mal schreiben, um mal so einen Überblick zu haben, was es so gibt. Ne? Weil ich Locus habe ich zum Beispiel auch mal genutzt, habe mal reingeguckt, bin aber jetzt zu CGO zurück, weil ich da einfach das habe ich schon immer genutzt irgendwie. Ne? Für mich reicht das so für schnell mal im Cachen gehen. Also wenn ich es nur fürs Cachen benutzen würde, würde ich tatsächlich auch, glaube ich, CGO bevorzugen, weil es schneller zu bedienen ist. Was ich bei Locus einfach als einen Vorteil habe, ich hau da die Wandernadeln, also der kann einfach mit GPX besser umgehen. Ja. Also da passt mehr rein, der hat auch kein Problem, wenn du da 30.000 Sachen reinlädst, dann frisst der das immer noch. Ja, das ist der Vorteil, ne? Das ist ja flexibler, ne? Was so den Input angeht, ne? Da ist CGO wirklich nur auf Geocaching und Geocaching ausgelegt, ne? Ja, genau. Nee, das stimmt, das können wir auch mal irgendwann machen. Na gut, haben wir mal angesprochen. Dann habe ich noch gefunden, wer Mitcacher sucht. Es gibt ja doch immer erstaunlich viele, die alleine irgendwie nicht cachen können oder wollen, also gar nicht böse gemeint, sondern ich lese gerade im Chat das übliche, immer noch das GPSR. Ja, kann man ja benutzen, ne? Nützt mir nur nichts, wenn ich losfahre und vor Ort habe ich keine Pocket Query mit, dann habe ich keine Live-Funktion. Dann habe ich den Cache gefunden, da möchte ich mir kurz was aufsprechen, damit ich weiß, was ich vor Ort an Erlebnis hatte fürs Log später. Muss ich das Handy wieder extra rausholen, wenn ich ein GPS nutze? Nee, also ich habe das GPS hier jetzt auch, ich habe mir das 64S ja wieder gekauft, das Ersatzgerät. Das ist jetzt, ich habe es jetzt zuletzt mal benutzt, weil es ja im Akku natürlich lange hält, ne? Mit Batterien. Das ist so, als wenn ich aus dem ICE auf so eine Dampflokomotive umsteige, ehrlich. Also, nee, Handy. Ja, ich war ja auch mal so ein starker Verfechter und habe gesagt, ja, mit dem Handy cachen und dann fällt es runter. Und ich habe neulich, als ich zum Weserberg meine Tasche gepackt habe mit den ganzen Gewinnen und so, ist mir mein GPS in die Hände gefallen, weil ich dachte, oh Mensch, da war's. Ne? Ja. Das habe ich, glaube ich, seit 4 Jahren nicht mehr angehabt oder so. Also das ist wirklich, ja. Nur noch Handycacher. Ja, also mein Handy, ich weiß auch, die reden immer alle davon, dass das Handy runterfällt. Ich meine, es ist jetzt in 5 Jahren nicht runtergefallen. Ich befürchte, es wird auch die nächsten 5 Jahre nicht runterfallen. Ja, doch. War das Vorgänger-Handy oder damals das iPhone, was ich hatte? Das ist mir tatsächlich mal so blöd runtergefallen, auch direkt in Schotter. So. Ja. Also das war echt scheiße. Zwar keine Spider-App drauf, aber es war halt eine ordentliche Macke im Display. Ja. Das hat mich tatsächlich da ein bisschen geärgert, aber das war das einzige Mal. Und da war ich auch selbst schuld, weil ich es einfach kacke gehalten habe. Ja, also bis jetzt hatte ich noch Glück, aber naja, ich habe es auch geschafft, über meinen Montana damals mit dem Auto drüber zu fahren. Das hat's allerdings überlebt, muss ich auch sagen. Auch mit der Macke im Display, aber dafür, dass das ganze Auto darüber gefahren ist, ging das eigentlich nur. So, wer Leute zum Cachen suchen? Wie heißt das? Spontacts.com, also spontacts.com. Wahrscheinlich von spontanen Acts oder so. Genau, da fiel mir einfach nur auf, dass irgendeiner dort tatsächlich nach einem anderen, ob einer mitkommen will, cachen. hat er irgendwie bis Dezember eingestellt, hatte wohl noch keine Antwort bekommen. Nur wer sowas sucht, da kann man auch suchen. Einfach mal so zwischendurch als Tipp eingestreut. Nichts Wichtiges, nichts Wesentliches. Nee, ist keine Partnervermittlung, Elli. Das ist, ja, es ist ein bisschen, kannst du Kontakte zu allen, für alle möglichen, ja, kannst du im Prinzip auch als Partner-App benutzen, wenn du es übertragen. Ja, mit Check suchen die aber Freizeitpartner, ja, sag ich mal, ne? Also für Sport, für Ausgehen, genau, für Kultur. Wer will mal joggen oder wer will dies und jenes, Corona jetzt zum Beispiel auch aktuell drinne, ist doch vielleicht auch mal, ja, ganz interessant. Ja. Genau, und hier hat einer Ausflüge Viersen Geocaching. Stimmt. 1. Dezember 2020. Bis dahin können sich Leute bei ihm melden. Wie gesagt, muss man nicht nutzen. Ist einfach mal, wer gucken will. Also ich kann die Seite vorher auch noch nicht. Ich fand sie am Anfang ein bisschen unübersichtlich, auf den ersten Blick. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, ob es wirklich Sinn macht, aber ich sag ja, also wir können ja nicht nur vermelden, was wir sinnvoll finden, von daher. So. Ja, 11 Minuten verspackt sich ein, ja. Da kommen wir auch zu mir. Bei OC, wir kommen zu Open Caching gerade, da fällt mir auch mal als erstes so, denke ich, Open Caching hat schon mal einen Vorteil. Ne? Ich brauche das nur bei meinem Traddy hier in Harburg angucken. Der liegt ja jetzt irgendwie schon, ich weiß gar nicht, 8 Wochen oder was. Und der FTF ist ja schon nach nur 3 Wochen gefallen. Der STF, mal sehen, ob er dieses Jahr noch kommt. Guck mal, die hatten das Problem nicht, dass da der Virus übertragen werden kann, weil die werden nur 2-mal im Jahr gefunden. Die publishen wahrscheinlich im Moment auch noch neue Caches, ne? Ja, merkt ja eh keiner, also von daher. Also, Mika hat mir ja einen Link mal geschickt, dass ich auch sehe, dass das tote Pferd noch lebt. Tja, Mika, wie soll ich das mal sagen? Also, ob mich das jetzt davon überzeugt, dass das tote Pferd lebt, also da steht drin, also was mir gleich auffiel, ich habe mir so ein paar Punkte nur aufgeschrieben, 26.000 aktive Caches. Also, das würde ich jetzt nicht unbedingt als viel bezeichnen, aber ist okay. Aber was bedeutet jetzt aktiv? Ich wollte gerade sagen, also wenn ich die aktiven Caches, ist ja mal im Umkreis hier von 20 Kilometern mir angucke, ne? Ja, was heißt dann aktiv? Dass noch keiner sich getraut hat, die in den Müll zu schmeißen. Ja, weil ich, das also, komme ich wieder auf unseren Neuwulmsdorfer Cache hier, auf diesen komischen, den man die Straße hoch und runter transportieren soll. Der 2018 der FDF war, 2019 gab es dann noch einen Fund. Nee, 2018 FDF. Doch, 2019 gab es, glaube ich, noch einen Fund und 2020 habe ich dann DNF gemacht. Und jetzt gammelt er da wieder vor sich hin. So, und jetzt ist, aktiv ist gleich gelistet und nicht deaktiviert. Oder archiviert oder gesperrt. Okay. Das, dann ist das ein sehr weiter Begriff von, dann gelten also auch diese kümmerlichen Leichen, die seit Jahren nicht gefunden wurden, als aktiv. Das ist genau das Problem. Und das Problem ist oftmals, dass die auf Geocaching deaktiviert werden, weil die natürlich dann eine ganz andere Struktur haben. Da sind Reviewer bei, die gucken sich das an, ne? Ja. Dann wird er deaktiviert oder auch archiviert und dann wird leider vergessen, ach, den hatte ich ja bei OC auch gelistet. Genau. Ja. Und so wie der hier in Neuwulmsdorf, der jetzt in, wie gesagt, 2018 FDF, 2019 hatte ich noch einer gefunden, 2020 habe ich einen DNF gelockt und jetzt gammelt der weiter vor sich hin. Ja klar, wenn man das aktiv nennt. Ja, guck mal, ich habe hier in der Nähe einen, den wollte ich schon immer mal angehen. Der ist von 2010, der hat bisher 12 Funde, ne? Ja, ja. Ne? Also klar, Mika, ihr achtet auf GC plus OC Listings, aber ihr achtet zum Beispiel nicht, und das könnt ihr auch gar nicht, so wie auf diese Leiche hier in Neuwulmsdorf. Der ist nicht da, ich habe einen DNF gelockt, da kümmert sich keine Sau drum. Das ist so. Also schon das fand ich problematisch mit 26.000 Aktive und also inklusive Leichen. Ja, so und dann kam da... dieser ganze Vortrag, der da gehalten wird, beschränkt sich auf DACH, also DACH und LI, also Deutschland, Österreich, Schweiz und LI? Liechtenstein. Ach, Liechtenstein, ja, okay. DACH. Das ist für mich tatsächlich genau ein weiteres Problem dieser Plattform. Also erstmal, dass ich auf andere Plattformen wechseln muss, wenn ich ins Ausland fahre, das ist mir alles ein bisschen zu kompliziert. Ich muss jetzt gerade so lachen, weil Mika schreibt gerade, doch, darauf achten wir, aber erst, wenn 2 DNFs kommen. Ja, also okay, also in 2022 frühestens wird dann mal geguckt. Nein, ich glaube ja, dass es auch Regionen gibt, wo das durchaus funktioniert. Aber ernsthaft, hier in Hamburg ist also OC sowas von tot. Also das kannst du 15 Meter tief begraben, da sucht auch keiner nach. Also den zweiten DNF, der kommt ja nicht. Ich sehe das jetzt auch bei meinem Cache. Der liegt dicht an der Hamburger, nee, der liegt in Hamburg, sogar 20 Minuten von der Innenstadt entfernt. Und außer Ritter Ramon, der den aus Mitleid dann irgendwann gemacht hat, ist da bis jetzt immer noch keiner gewesen. Also Ja, das ist, ich sag mal jetzt hier von mir Luftlinie, 3 Kilometer weg liegt einer, ne? Ja. 2012 gelegt, ne? Ja. So, pass mal auf. Ja, 2012, 13. Mai, wann wurde er gelegt? Jetzt gehen wir mal genau hin. Gelegt wurde er 3. Mai 2012. Gefunden 13. Mai 2012, Nummer 1. 6. September 2012, Nummer 2. 8. Juni 2014, Nummer 3. 19. September 2018, Nummer 4. Ja. Und dann kam ein erster DNF in 2019. Du musst jetzt noch bis 2022 um den DNF fahren, bevor der wegkommt. Und ich glaube tatsächlich, dass die Caches bei Ozi, das mögen auch nicht unbedingt die schlechtesten sein, weil ich glaube, das sind ganz viele richtig so Oldschool-Caches. Ja, keine Gadget-Scheiße, ja. Kein Gefummel. Aber das ist halt... Ich denke auch ganz oft, oh, gehst du mal los, ach, von zu Hause alles so weit, eigentlich musst du das Auto nehmen, hast du keinen Bock, gehst nur spazieren. Den hier könnte ich machen, aber an diese OC-Dose denke ich halt immer nicht. Ne? Warum? Also es ist ja. Ne? Elli schreibt gerade, jetzt deprimiert den Mika nicht. Nee, also was Mika für OC kämpft, der kann ich nur einen Hut vorziehen, das tue ich seit Jahren. Und wenn ich ihn nicht persönlich kennengelernt hätte, hätte ich ihn für einen Bot gehalten, weil so viel Durchhaltevermögen kann eigentlich fast kein Mensch haben, wie Mika hat. Das muss ich auch mal echt sagen. Also deswegen, guck mal, überleg mal, Elli, alle 2-3 Jahre, ne, gucke ich mir immer wieder mal OC an, weil ich denke, irgendwie, das muss doch gehen, Mensch, alleine schon, um Mika einen Gefallen zu tun. Aber sorry, es ist und bleibt ein erschossenes Pferd. Und das gammelt auch mittlerweile schon. Ne. Das hat den hinteren rechten Huf, glaube ich, schon verloren. Also, jedenfalls bei uns hier. Also, ist wirklich, es ist die Dosen, die ich da gesucht habe, das sind, die liegen seit 2012 und seitdem hat die auch keiner mehr angeguckt. Also, yeah. Also gehen wir nochmal zu Ende wenigstens durch jetzt diese Auswertung. Ich habe mir das ganze Video angeschaut. Ich von Anfang bis Ende. Ich habe reingeguckt und ich habe aufgegeben irgendwann. Das war. Ja, du musst jetzt erst. Man musste erstmal an dieser Dame da in Rot vorbeikam, die ununterbrochen dachte. Das war schon sehr unprofessionell. Und dann kam ja dieser Typ da und geil fand ich auch schon. Das wird mal ein richtig guter in der Wirtschaft. Da bin ich mir absolut sicher. Also wirklich bin ich mir da sicher, weil der fing schon mal an, wir haben die zweitgrößte Geo-Plattform ausgewertet. Geocaching-Plattform, so. Wo ich so dachte, super Junge, also es gibt ja auch so wahnsinnig viele. Und bitteschön, woher weiß er denn, dass das die zweitgrößte ist? Es gibt ja nur auch noch Navi-Cache. Ja, leben die noch? Das ist ja das Geilste. Die wabern seit 2004 vor sich hin. Ja, und ich habe die auch schon mal angeschrieben. Da antwortet niemand. Da passiert gar nichts. Ich habe das Gefühl, das ist ein echt vor sich hin vegetierender Zombie, der seit 2004 verschissenerweise bis heute immer noch vor sich hinläuft. Also die Cache da drauf sind immer noch drauf. Und die habe ich zum Teil auch gefunden. Da habe ich richtig viele Dosen damals gemacht. Also das ist unfucking fassbar, dass es diese Seite noch gibt, dass die nicht irgendwann mal irgendein, also ich vermute, ich weiß nicht mal einer, dass dieser Server noch irgendwo steht, auf dem das läuft. Also wenn man sich die Seite anguckt, die ist aber auch 2004 nicht mehr weiterprogrammiert nein, worden. Ne? Nein, du hast schon 2005 dort niemanden mehr erreicht, kein Witz. Das ist ja geil. Aber du kannst sie dir angucken, du kannst die Caches noch anwählen und die gibt's zu 99% nicht mehr, aber die Seite wabert da immer noch vor sich hin. Ich glaube, du kannst keine mehr einstellen. Ich habe das, glaube ich, mal irgendwann probiert und ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Da läufst du auf eine Fehlermeldung. Aber da kannst du so, ich habe jetzt einen angeklickt, da kannst du gleich noch einen FTF machen. Der ist auch erst 2014 gelegt. Ich sage ja, also von daher frage ich mich, wo der Typ wissen will, dass Open Caching die zweitgrößte Plattform ist. Woher sollen diese Zahlen bitteschön stammen? Also erzählt mir nicht, dass ihr von Navi Cache eine Aussage dazu bekommen habt, wie viele Caches die haben. Ach, herrlich. Aber gut, gehen wir nochmal weiter durch. Du hast das Video nicht geguckt? Ich habe nur reingeguckt und ich musste ehrlich, der Typ war mir ein bisschen zu dröge irgendwie. Also ja, er kam nicht so richtig zu Potte, aber wie gesagt, er wird mal ein guter Wirtschaftsmann. Warum hatte der diese Winkelkatze auf dem Pult? Ja, das hat, ja. Die hat mich ja irre gemacht. Also er hatte diese komische chinesische Winkelkatze, die die ganze Zeit den Arm von vorne hinten gewandt hat. Wo ich mir gedacht habe, was soll denn der Scheiß sein? Wahrscheinlich, wenn er die Katze vom Pult genommen hätte und die den Arm nicht mehr bewegt hätte, wäre bei OC der Server ausgegangen. Also dieses ganze Video fand ich schon geil. Also wer sich das mal antun will, ich lese den Link jetzt nicht voll. Den hauen wir in die Shownotes, der ist ein bisschen... Ja, also ich kann es mal vorlesen, wer kann sich halt langsam jeder anhören. Das kann ich Interceptor ja schon nicht antun. Oder hast du das irgendwo Interceptor, aber vermutlich nicht. Wie groß ja in der Cash-Wiki, ja, wo die Zahlen dann wohl herkommen. Mika, hast du noch mal den Link auf diesen, den du mir auch geschickt hast, dass du den mal eben hier postest, dann hat Interceptor das gleich mal für unseren Ablage. Ach, also guck mal an, es gibt die Cache-Wiki, da steht drin Geocaching.com 2,8 Millionen Caches. Das stimmt ja auch nicht. Navi-Cache 8000 Caches, Terra-Caching 4100 Caches und GPS-Games.org, die hat es tatsächlich gegeben, 607 Caches. Ja, da fehlt ja OpenCaching.com. Ja, das fehlt da tatsächlich. Also, nee, das fehlt, was? Da kommt opencaching.de, die haben. Kommt nochmal extra, weil das ist ja verschiedene Plattformen. Die haben jetzt 28.500. Bei der Vorstellung da waren es noch 26.000. Dann gibt es noch Betacacher, 1450. Geocaching RU gibt es auch mit 4.600. Quality Caching mit 50. Extreme Caching 600. Also, die Zahlen kannte ich gerade. Die müssen wir auch mal aufnehmen. Cachewiki.de, Wiki. Listing Services. Wobei man da klar mal sagen muss, dass man natürlich nicht so genau weiß, wo stammen bitteschön diese Zahlen her. Also. Ja, und es fehlt ja bei den anderen fehlt ja auch jetzt noch mit vier Caches diese neue Website vom Stümperfinger, ne? Ja, stimmt, den Escape Caches sozusagen. Wenn hier schon Quality Caching mit 50 Caches angegeben wird, dann ne, muss der auch mit rein. Ja, das ist schon. Also die Zahlen, ich glaube auch bei Geocaching 2,8 weltweit, sind das nicht auch schon mehr aktive Caches? Ah, weiß ich nicht, da ist auch viel zurückgegangen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das vielleicht sogar stimmt. Aber es ist halt, da sieht man es aber, 360.000 in Deutschland. Zu Open Caching 26.000. Ja, und der Unterschied ist halt auch extrem merkbar. Und dazu kommt halt noch, wie gesagt, dass bei uns, das mag auch regional sehr unterschiedlich sein, aber bei uns sind die Open Caching-Dosen entweder vergammelt oder schon tot. Das ist leider das Problem. Ich würde die gerne unterstützen. Und Mika, auch wenn wir uns immer über euch lustig machen und das für mich ein totes Pferd bleibt, sag ich dir eins, ich habe keinen Witz, mir gerade 10 Paddlinge wieder bestellt, die verteile ich bei mir rund um die Arbeit jetzt, wo die eine OC-Dose schon liegt und versuche die wieder bei beiden zu listen. Die werden dann bei Groundspeak wieder abgelehnt wegen Abstandskonflikten. Oder soll ich mich denn wieder an irgendwelche Mystery-Owner wenden, was ich dann nicht tue? Und dann wären das OC-Onlys alles. Wir sehen vielleicht bei 11 Dosen, vielleicht bricht es dann über mich hinein. Was ist denn hier? Ich muss nicht gerade mal gucken. Ach so, wobei, ja. darf ich denn bei OC-Dosen liegen, wenn das Logbuch so ein GC-Kennzeichen hat? Die werden nämlich mit Logbuch geliefert, habe ich gelesen. Ja, aber aus dem G kannst du schnell ein O machen, ne? Ja, das stimmt, das fällt auch. Aber das, ja doch, das ist schon okay. Ist schon okay. Siehst du, Mika hat mir sein okay gegeben. Nicht, dass mir das geht hier wie dem anderen Podcaster, dem ihr dann einfach den Cash zumacht und der dann 30 Minuten auf euch rumhackt. Denkt dran, wir machen 2 Stunden. So. Also, guckt euch die Zahlen mal an. Das Video ist, da muss man gewisse Geduld mitbringen. Es ist, also bedingt spannend. Aber ich habe es mir mal angeguckt. Man kann es schon ertragen. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Ja, aber ich habe dann irgendwann, ich konnte dem nicht mehr folgen. Das war mir ja, vielleicht waren die Tage jetzt mit den Kindern auch einfach zu lang. Ich hatte, meine Geduld war am Ende. Nee, es war auch nur bedingt spannend. Also ich habe ihn auch in 3 Stücken geguckt. Ja, okay. Haben wir Open Caching aber auch mal wieder drin. Und wie gesagt, Mika, ich sag's dir, ich hau jetzt 10 Stück raus. Das heißt, ich verdoppel euer Bestand hier in Hamburg. Und dann geht das ab, die Post. Ja, und ich muss mal sagen, es haben auch viele das OC-Event auf dem Wilserberg ja gelockt, ne? Da habe ich eben nochmal nachgeguckt. Oh ja, habe ich auch gemacht. Ja, ja, ja, ja, ja. Wenn mich einer noch darauf hinweist, dann mache ich das auch durch. Ja, ich kenne meine Zahlen aktuell gar nicht, aber ich habe bei Open Caching, ich glaube, über 2000 Funde gelockt. Ich weiß es gar nicht so genau. Ja, da, nee, so weit bin ich nicht. Ich glaube, vielleicht 100 oder so. Aber ich bin da auch sehr, ich ich vergesse immer nachzuloggen, die bei GC gelistet sind. Achso, nee, dafür gibt es ein Tool. Das läuft praktisch, dann gibst du die Funddatenbank aus GSAK und dann lockt er die automatisch bei OC. Das hat tatsächlich ganz gut funktioniert, wird leider nicht mehr gepflegt und ist wieder so ein typisches, wie soll ich es mal nennen, so ein Open-Tool, weißt du? Also du musst schon so ein bisschen die Command-Line beherrschen und die Grafik von diesem Ding sieht aus wie, also, das ist alles unfassbar. Aber es funktioniert und von daher... Und das ist natürlich eine gute Sache, ja. Ja, das hat wirklich funktioniert. Und ich habe früher mir auch tatsächlich eine Pocket Query von Open Caching geholt, habe die Makros in GSAK abgeglichen mit GSAK, sodass also die doppelten rausgekriegt wurden und habe dann am Ende immer so 50, 60 OC-Onlys drin gehabt. Das klappt da eigentlich ganz gut. Das habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil einfach, wie gesagt, als ich dann die vierte Dose habe, die ich aufmache und es fließt das Wasser raus, hatte ich echt keinen Bock mehr. Das ist. Ich hab tatsächlich auch eine OC Pocket Query mir gezogen, irgendwie, beziehungsweise CGOC, die OC-Caches für mich auch. Ja. Und da die so selten sind in der Gegend, wundere mich dann ab und zu mal auf der Karte, denke, was ist das denn? Was ist das für ein Symbol? Oh, guck mal, Mika ist schnell. 1508 habe ich bei Open Caching gelockt. Was ist da? Ja, ganz eine Menge. Auch waren auch ein paar schönes frei dabei. Ist nur halt eben die Ausnahme. Und dann im Ausland, da wird es schwierig und ja. Tibu schreibt, den hat er auch fast alle gefunden. Ja. Fehlt nicht mehr viele. Die letzten Mal nächste Woche. Ja, weil, also Kleider hat recht, auf dem Wilser Berg, ne, das ist tatsächlich ein Hotspot, da muss Mika nochmal hinkommen irgendwann, denn nicht nur das Event, da gibt es auch viele virtuelle. Stimmt, da haben wir ihn noch gar nicht gehabt, ja, das muss ich auch sagen, das muss ich bemängeln. Vielleicht müssen wir so rundherum Paddlinge stecken. Du warst aber jetzt bei 10, ne? Also, ja, es kommen 10 Stück, also ich glaube 16 Euro, 10 Paddlinge inklusive Logbuch und allem. Und auch mit so einem Plop-Deckel, also nicht sowas Billiges wie die da in Hannover liegen, nur der Glider, machst ein FTF, machst die Dose auf und das macht nicht mal plopp. Weil hat er eigene Getränkedeckel gehabt oder was? Ja, da hat er wieder so alte recycelte, weißt du, hat er vorher seine Stuhlproben mit abgegeben jahrelang und dann hat er wieder Caches von gemacht. Gut, dass ich die alle sauber geleckt habe danach, jetzt sind die ja wieder in Ordnung. So, dann haben wir noch einen Verweis auf Micha und Caro.de heißen die, also Micha und Caro.de, und da sucht ihr einfach nach Schweinegitter 6 Schweinegitter, Diebstahlwelle in Osterwesede, ein Gespräch mit den Ownern. Wir haben die ja oft genug erwähnt, ich meine, wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, dem haben sie ja die ganzen Caches dann geklaut. Und was ganz interessant ist, da sind mal auch so ein paar Bilder drin, die beiden freigegeben haben, wo man sich mal angucken kann, wie die aussahen halt. Genau. Und ich muss sagen, sie haben schöne Bilder gemacht. Das muss ich auch mal lobend erwähnen hier. Einmal das Logbuch, wo noch drin steht, alles weg. Also der Dieb hat tatsächlich noch im Logbuch unterschrieben und das dann wohl liegen lassen. Unfassbar. Da sieht man auch mal die beiden Owner hier auf dem Bild. Und ja, sogar die schönsten Caches mit, ne? Einmal der Bruchpilot und einmal das mit den Wäscheklammern und so. Also wirklich schöne Bilder. Genau, den mit der Wäscheklammer hatten wir quasi das vorletzte Mal auch in der Empfehlung drin, ne? Ja, genau. Der war wirklich schön, ja. Da muss ich auch sagen, ich gucke gerade auch mal die Bilder an. Ja, die Hälfte davon hatte ich auch schon abgearbeitet. Ja. Und die anderen werde ich nie machen, weil sie sind ja jetzt Mysteries geworden und die löse ich dann trotzdem nicht. Du hast die, dann denk immer dran, mir die vorbeizuschicken, ne? Also. Ich sag mal so, man hat ja im Moment jetzt ein bisschen mehr Zeit, wenn man doch vielleicht ab und zu mal öfters zu Hause sitzt, ne, dann kann man sich ja mal ansetzen. Ne? Aber ich denke auch eher, das wird wieder was für den Winter und nächstes Jahr würde ich die vielleicht mal machen. Weil das ist ja mit Puzzle, Online-Puzzle, da habe ich ja. Ja, dann sagst du Bescheid, dann treffen wir uns da und dann nehmen wir dann einen Podcast vor Ort aus. Ja. Das ist doch kein Problem. Ja. So, was haben wir noch? Aus Rider wird Twix. So ähnlich wichtig fand ich das auch, aber wir müssen es ja mal aufnehmen. Wir haben ja auch eine Informations- Genau. Pflicht haben wir überhaupt nicht, aber ja, wir wollen unseren ab und zu auch eine Info rüberbringen und nicht nur Boulevard. Genau. Geocaching.de gibt's nicht mehr? Geocaching-info.de. Genau, und jetzt weiß ich nicht, das habe ich nicht ausprobiert. Was passiert denn, wenn man das eintippt? Wird man dann wenigstens weitergeleitet? Geocaching.de Enter. Seite wurde nicht gefunden. Das ist, ja, kann man so machen, muss man nicht. Na gut, vielleicht wollten sie sich die Domaingebühr sparen. Auf jeden Fall ist die deutsche Wanderjugend da umgezogen. Und ähnlich wichtig wie Rider und Twix ist für mich auch geocachinginfo.de. Keine Ahnung, ich finde nicht, dass man da irgendwas draus ziehen kann. Die Seite fand ich schon immer überflüssig, auch als geocaching.de schon. Aber warum haben sie das gemacht? Warum haben sie das gemacht? Ich weiß auch nicht, ich glaube, das war immer so Werbung für sie selber. Ich habe keine Ahnung, oder sie meinten es gut. Oder ich, da will ich weder Schlechtes noch Gutes unterstellen. Ich habe keine Ahnung. Weil mit der Seite, mit geocaching.de, habe ich eigentlich damals angefangen. Also da bin ich quasi drauf gestoßen. Ach so, nee, ich bin von Navicache tatsächlich gekommen. Ja, siehst du, weil der gab es dann auch so eine kleine Karte, die gar nicht mal so schlecht gemacht war eigentlich. Und da habe ich dann quasi mit angefangen, bis ich drauf gekommen bin, dass es geocaching.com gibt. Ja, warum sie das umziehen, weiß ich eigentlich auch nicht. Weil die Domain so eigentlich, weil der Domaininhaber seine geocaching.de-Domain wieder haben wollte. Ja gut, das kann natürlich ein Argument sein. Ja, so richtig steht da eigentlich nicht. Nee, weil warum? Eigentlich... Die Infoseite wird ja gut, ja, ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht gesagt haben, okay, es kamen immer ganz viele und dachten, das wäre eine Geocaching-Plattform, ist sie aber gar nicht. Ja, das kann natürlich sein, ne? Weil ich bin ja mal in geocaching.de war früher, da gab es halt auch eine Karte und da waren quasi auch die von Geocaching kommen, die Caches drauf quasi dargestellt. Die hatten so eine API laufen irgendwie. Ja, das stimmt. Ich lese gerade, weil Mika schreibt gerade, weil der Domäneninhaber von geocaching.de seine Domain wiederhaben wollte. Wieso hatten sie die nur geliehen oder was? Das ist ja seltsam. Also das Einzige, was das mit der geocaching.de und dass viele enttäuscht vielleicht waren, dass man keine Caches findet, das könnte ich nachvollziehen. Das könnte ich mir so in etwa vorstellen vielleicht, dass das so ein Grund dafür war. Wissen tue ich es aber auch nicht. Also. Okay, was haben wir noch? Wir haben noch den Geoforest. Der fiel mir nur mal so zufällig ins Auge. Geoforest.de. Das sah sehr gut aus, finde ich. Also es war gut gemacht. Da müssen ein paar Experten bei gewesen sein. Ja, also fand ich auch mal. Deswegen habe ich es überhaupt aufgenommen. Im Prinzip ist es ja belanglos, weil für einen echten Geocacher interessiert das eigentlich wieder nicht, weil es halt so ein Regionalangebot eher ist. Das geht vom Geoforest nördlicher Schwarzwald auf Abenteuerschatzsuche im nördlichen Schwarzwald. Hast du mal Geocaching ausprobiert? Achso, ich meine, ich hätte sogar nachgeguckt und ich glaube, da sind nämlich die Groundspeak-Caches tatsächlich gelistet. Ja, das okay. Und bei Traffic Jack scheint die nicht zu funktionieren. Ja, hier funktioniert die problemlos. Bei mir funktioniert sie auch. Ich hatte jetzt nur mal ein bisschen drauf geguckt, habe gesehen, okay, du kommst dann nachher in verschiedene Regionen, wo du dann quasi verschiedene Orte anklicken kannst. Aber ich fand halt auch die Seite halt sehr gut aufgemacht, erklärt, welche Caches gibt es. Ja. Und eben sinnvoll, also nicht diese selbstgelegten Müll, der dann noch am besten so 5,80 Euro pro Cache kostet, sondern die benutzen ganz offensichtlich Groundspeak-Daten. Und schöne Coins haben sie. Ich finde die gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Geocoins, ne? Ja, ja. Ja, fand ich auch sehr schön gemacht. Wobei da steht Geocoin, die haben beide Varianten. Wir müssen ja auch mal ein bisschen für unsere Zuhörer, müssen wir ein bisschen beschreiben, die können jetzt vielleicht gleich gucken. Scheint es die aus Holz und auch aus Metall zu geben. Also scheinen da beide Varianten zu haben. Also sieht ganz schick aus, kann man sich mal angucken. Genau. Ist für den echten Geocacher jetzt so, naja, mittelbelangvoll, weil man kann sich ja auch die Dinger einfach selber bei Groundspeak holen. Aber ich finde es gut. Also für so vor Ort nicht schlecht gemacht. Und vielleicht ist es auch eine gute Alternative, wenn man da unten mal ein bisschen im Urlaub ist, mal zu gucken, weil die Caches werden wahrscheinlich gepflegt sein, wenn sie auch das auf diesen Plattformen angeboten werden, wenn man da was suchen will, wenn man im Urlaub ist oder so. Ja, vielleicht das stimmt. Eine Idee. Da hatte ich gar nicht drüber nachgedacht, aber das sind vollkommen recht. So, genau. Wo sind wir denn? Also, das letzte lassen wir wieder fürs nächste Mal stehen, ne? Ja, wie Running Gag. Quasi. Ja, genau. Dann habe ich tatsächlich das Geocaching-Buch zur Bibel. Das fand ich ja völlig faszinierend. Also unter bibel-geocaching.de gibt es das Geocaching-Buch zur Bibel. 20 biblische Caches. Ich wollte da reinklicken, irgendwo stand Leseprobe. Ja, da bin ich auch nicht weitergekommen. Da fliegt er dann weg, ne? Ja, genau. Da ist dann nichts mehr. Das habe ich auch nicht so ganz durchschaut. Oh, da kommt noch was zu geocaching.de aus Facebook. Warte mal, das ist immer interessant. Dann können wir es jetzt auch gleich aufnehmen hier. Weil einige nachgefragt haben. Die Domain geocaching.de gehört offiziell einer Privatperson, welche die Webseite vor einigen Jahren per Vertrag der Wanderjugend zur Nutzung als unabhängige kostenfreie Infoplattform zur Verfügung gestellt hat. Das war, in Klammern die Wanderjugend, da wir, in Klammern die Wanderjugend, die Webseite entsprechend der DSGVO aktualisieren wollten, haben wir Kontakt zum Inhaber der Domain aufgegeben, woraufhin uns der Vertrag zur Nutzung der Infoplattform per Mail gekündigt wurde, mit einer Kündigungsfrist von 6 Monaten. Warum das denn? Vielleicht hat er dann gemerkt, oh, ich habe noch eine Domain. Ja, aber das ist ja irgendwie... So hört sich das an. Der hat wahrscheinlich nicht mehr gewusst, dass er die Domain mal verpackt aber hat. Aber hätte er ihn die auch übergeben können. Da Geld ja. machst du doch da eh nicht mit. Also, nee, dann kann ich verstehen, dass sie es gemacht haben. Keine Frage. Ja. Vielen Dank, leider. Das ist spannend. So, aber zurück zu uns. Wo waren wir beim Geocaching? Ja, bei der Bibel. Bei der Bibel. Wie gesagt, man sollte da auch Leseprobe... Genau, mehr die Caches. Und da gibt's denn Themen der 20 biblischen Caches. Schöpfungsgeschichte, die lachende Sarah, soll Gott etwas unmöglich sein? Du sollst ein Segen sein, ein Nachtcache, Altäre für Gott und bla bla bla. Ich brauche die jetzt nicht alle vorlesen. Ich konnte jetzt ja leider nicht so richtig nachgucken, warum die, also was sie damit zu tun haben. Nee, das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Weil auf Leseprobe klicke ich, ja, hilf uns dabei, diese Seite zu verbessern. Schreib uns noch eine kurze Mail, welche URL du eingegeben hast. Also geht nicht, Leseprobe. Also ich glaube, wenn ich hier, die haben dann, wo habe ich denn hier raufgeklickt irgendwie? Da steht jetzt hier Gebrauchsanleitung. Ja. Also wird kurz erklärt, dann steht ja, da Geocaching zu den aufwendigeren Methoden im Vorbereitungspool gehört, hilft dieses Buch mit vielen praktischen Ratschlägen und in der Praxis erprobten Caches, ja. Das werden wahrscheinlich diese 20 sein, die Vorarbeit zu reduzieren. Muss man aber kaufen, das Buch. Genau. Obwohl es kirchlich ist, kostet es mal eben sagenhafte 13,90 €, was ich ehrlich gesagt scheiße teuer finde. Ja, das kann man durchaus sagen. Das hatte ich den Preis hatte ich auch noch nicht gesehen hier. Nee, das ist die Leseprobe gibt's offline im Wachturm, ja. Die ist klar. Ja, die kommen ja im Moment nicht. Ja. Aber die ganze Seite ist halt auch, auf den Links taucht nichts auf. Nee, es wirkt alles sehr, sehr zusammengestümpert, also ist nicht überzeugend. Aber wer religiös ist und da sich mal was, ne, es gibt zumindest auch Bibel und Geocaching. Und wer da irgendwie Erfahrung hat, schreibt gerne einen Kommentar. Ja, da Kommentare schreiben die bei uns ja sowieso alle, also unheimlich viel. Ja, genau, dann werden wir vielleicht mal lernen, wofür das Ganze gut ist hier. Dann gibt's bei geocachingshop.nl sucht man nach Lego. Da gibt es dann den Penisfrosch als Lego. Ja, da habe ich nur gedacht, als ich darauf geklickt habe, boah, das hat mein Sohn auch gemacht. Ja, und zwar besser. Mit der Zunge, ne? Ja. Mit verbundenen Augen. Also ehrlich, manches ist auch irgendwie schon beeindruckend, oder? Es muss immer noch irgendwie, also irgendein Scheiß muss immer noch auf den Markt kommen, ne? Ja, das ist mir auch, also, ja, bei manchen fragt man sich schon, Mensch, irgendwas wollte ich eben nachgucken, und jetzt habe ich es vergessen. Dann hast du demnächst nicht nur irgendwie so eine Kinderstube, wo die, auf den Events, wo die ganzen Penisfrösche rumsitzen, demnächst hast du auch noch so eine Lego-Wand, wo sie alle ihren Penisfrosch an die Wand kleben, ne? Und der sieht wirklich so scheiße aus. Ja, ne? Ja. Also. Ich meine, gut, das sieht ja sowieso scheiße aus, aber als Mini-Figur habe ich den Lego-Signal auch, schreibt Elli Perez. Der passt toll in mein Diorama. Was ist ein Diorama? Das ist hier wahrscheinlich so ein kleiner Mini-Kamin, ne? Ich hoffe, das ist nicht für sowas wie ein Diaphragma, ne? Man weiß es ja nicht. Ach so, nee, das ist so ein kleiner Schaukasten, ja, jetzt okay. Ich dachte, jetzt kommen hier schon wieder Ferkeleien auf. Da muss ich mal vorsichtig sein. Ja, man weiß ja bei Elli nie. Die hat ja auch... Jack schrieb das auch schon drunter. Das heißt, die erfragt mal. Ja, ah. Männer. Ja, dann sind wir schon wieder durch. Ne? Ich meine, dieses Mal sind wir... Ach so, 2 Stunden, 10 Minuten. Naja. Das... mich gewundert tatsächlich. Ich habe gedacht, wir werden hier richtig durch Corona, aber. Ja, wir haben auch diesmal, muss ich ja zugeben, wir sind ja ganz schön Corona-lastig geworden. Aber ich, wie gesagt, ich habe mir das vorher auch überlegt, lassen wir das komplett raus, nehmen wir das doll mit rein. Das muss da mit rein. Das ist bewegt im Moment die Welt. Da können wir doch nicht als Geocacher so tun, als für uns das egal ist. Das ist ja auch albern. Nee, weil es ja auch das Geocaching ein bisschen betrifft, ne? Weil du hast ja doch durchaus Events können nicht stattfinden. Ne? Das ist ja nicht so, dass es am Geocaching vorbeigeht, sondern es betrifft ja die Szene. Ne? Für mich schon Events finde ich nicht so wichtig, aber absurd fand ich ja auch schon wieder denn jetzt virtuelle Events, ey. Oh. Ja. Gott super. Sei Dank, also sorry, aber Gott sei Dank sagt Groundspeak dazu gleich. Das ist dann genau so eine Nummer, so eine Scheißnummer wie diese komische Quarantäne-WG auf RTL oder so. Ne? Ja, also ich weiß nicht, das ist irgendwie ja, vorbei. Ja, ich wollte sagen, dass solche Sender wie RTL oder ProSieben jetzt sich irgendwelche Gedanken machen, so irgendwie einen spontanen Shows zu dem Thema, muss man ja, kann ich ja nachvollziehen. Weil ja die ganzen Kunden im Moment zu Pornhub und YouPorn und so wechseln, weil da gibt es ja über 6 Monate Premium-Mitgliedschaft für gratis. Ne? Nee, habe ich geguckt. Gilt nur für Italien. Echt? Ja, habe ich geprüft. Also als ich das gelesen habe, habe ich auch gleich mal nachgeguckt. Nur für Italien? Ja. Aber das muss ja auch irgendwie möglich sein, über verschiedene Server dann. Ne? Ja, musst du über VPN das machen, ja. Ja, oder so, ja, genau. Ja. Ja, um den, ich weiß gar nicht, was das kostet, aber um dann, was sparst du dann? 20 Euro oder was? Nur für Neukunden, guck mal, Kleider, weißt du schon. Ja. Ich guck mal gerade, wir haben die Pott-WG schon wieder besiegt. Guck mal, der Raum da oben, der leert sich schon. Bei uns sind alle Hörer noch da. Wir haben die 4 knackigeren Hörer hier. Oder die sind alle eingeschlafen. Ich weiß noch beim letzten Mal, als wir den Raum zumachen wollten und 2 Stück übrig blieb. Die weiß ich bis heute nicht, warum die da noch drin stand. Wahrscheinlich vorm Rechner eingeschlafen. Die wurden sind eingeschlafen. Ne? Ja, irgendwie sowas muss das gewesen sein. Ach, gut, aber wir haben natürlich doch noch eine Kleinigkeit. Unsere Cash-Tipps. Genau. Du hast ja nun keinen reingeschrieben. Doch. Ich mache das ja immer so, am Tag der Sendung überlege ich dann immer so die letzten 4 Wochen. Ich bereite immer schon den Dings vor hier. Nee, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch diesen Monat, also die letzten 4 Wochen, nicht wirklich viel gefunden, weil tatsächlich die letzten 2 Wochen unser Tagesablauf sich doch ein bisschen geändert hat hier. Ne? Ja, das kann ich mir vorstellen. Muss man sich erstmal dran gewöhnen. Ne? Ja, weil wie gesagt, früh aufstehen und dann zwischendurch Kinder bespaßen, dann arbeitet es halt spät abends noch weiter irgendwie, wenn die Kinder schlafen dann irgendwann. Sodass also zwischendurch so immer bis aufs Wochenende zum Cachen in der Woche nicht so viel Zeit war. Ne? Und da habe ich tatsächlich aber, ich habe heute noch einen reingesetzt, weil den habe ich vorgestern, glaube ich, gefunden. Den fand ich gut. Der ist erwähnenswert. Wie heißt denn der? Oh, hast du nicht dazu geschrieben, du Hirni. GC6? Ja. Der heißt FTF. Ah, das. Ich trage den gerade, ich sag dir, ich bereite den Artikel schon immer vor, damit ich denn möglichst den Podcast noch nachts rauskriege und jeden Link, den ich nachtragen muss. Oh. Ach so, ist natürlich. Ja, pass mal auf, dann fange ich aber mit dem schon mal an. Ja, genau, zieh also mal vor. Das ist GC6ZXGX. GC6ZXGX. FTF ist ein Traddy. Der ist so dreist. Der ist auch sehr urban, mitten im Ort. Aber zur Zeit kann man die natürlich gut machen, so eine Cache, weil nicht viele Leute da sind. Da muss er nur gerade ich fahre, das ist in Pferden aller. Und ich fahre da morgens um 6:15 durch. Also da ist es natürlich optimal. Und beim zweiten Mal habe ich ihn gefunden. Der liegt jetzt seit 3 Jahren da. Und wenn ich kann mir bis jetzt nicht vorstellen, wie der 3 Jahre da überlebt hat, weil der einfach so dreist ist und so, ja, so einfach, aber einfach geil. Also kann ich empfehlen. Das mag man nicht unbedingt, dieses urbane Cachen, aber der ist einfach geil gemacht. Ja, empfehlen wir nicht so viel, sonst kommt Elli hier wieder hoch und macht ihn kaputt. Es liegt noch keine Schnur dran. Elli, kannst hinfahren, ne? Okay, ich habe auch welche. Die sind aber auch spät zusammengekommen, muss ich sagen. Wobei der erste, der war ja ziemlich früh dran. Das ist GC6TJ77. GC6TJ77. Das ist die Letterbox vom Glider. Ich wurde natürlich durchgeführt, wie wir es so für Altcacher gehört. Aber den hätte ich auch gelöst gekriegt, glaube ich. Waren die Koordinaten gut eingemessen? Ah, ging so. Ach, also aber der Final ist gerade das Geile an dem Ding und der ist auch nicht zu übersehen. Letterbox brauchst du auch keine Final-Koordinaten, musst du eh ablaufen irgendwie. Ne? Von daher, ja. Ja, da musstest du, glaube ich, so grob zielen, wenn ich mich recht erinnere. Auf jeden Fall, der ist nicht sehr schwierig. Man muss ein bisschen nachdenken, aber nicht zu schwierig. Und der macht Spaß. Doch, den empfehle ich ohne Worte. Da brauchen wir gar nicht viel zu erzählen. Ja, geiler okay. Final, das ist das Entscheidende. Und man kann da halt schön wandern. Normal kann man da sogar 10 Tradis plus Bonus machen, die schlecht eingemessen sind. Aber die sind leider zurzeit alle geklaut. Aber es gibt noch ein, zumindest gibt es noch ein Mystery da um die Ecke, auch von Glider. Soll ich das hier beschreiben, wo das ist? Ja gut, Carsten, ich lass das mal. Und dann habe ich einen weiteren Zonenrandgebiet. Das ist in Zorge. Zorge ist geil. Ja, kommt demnächst auch noch ein Artikel raus von Zorge liegt so im Südharz, an der Grenze zum Südharz. Mhm. Zorge liegt nicht, das will ich schon nicht mehr Tal nennen, sondern Zorge liegt so in so einem Loch. Das trifft es, glaube ich, irgendwie mehr, Loch. Also so ein richtiger Talkessel quasi. Ja, also egal, das ist wirklich, das ist erstmal der Nachteil von Zorge. Egal, wo du hin willst, du landest erstmal, du musst erstmal bergauf und zwar steil. Also da machst du echt für ein Harz erstaunlich viele Höhenmeter. Das muss man sagen, das schon mal gleich vorweg. Ist aber auch gleichzeitig der Vorteil von Zorge, weil du hast den geilen Effekt, immer wenn du zurückkommst, geht's bergab. Also das ist ein cooler Ort, der ist süß, klein, hat nicht viel zum Einkaufen, aber du kriegst, was du brauchst. Ist einfach schön. Und Totenstille, weil es so einsam und abgelegen ist. Ich fand die Fotos, die ich gesehen hatte, fand ich auch ganz schön da. Also das wirkte alles ist sehr... Ist auch wirklich. Also würde ich sofort empfehlen, Zorge. Von da aus hat man auch schöne Möglichkeit, wenn man diese Wandernadeln macht. Du kannst im Prinzip 3 Touren machen. So Richtung Nordost. Nordwest, Südost und Norden. Das waren so die 3 Richtungen, die wir da gelaufen sind, jeweils 15 Kilometer. Und da machst du dann jedes Mal 3 Wandernadeln. Das ist echt cool. Mhm. Und Zonenrandgebiet ist ein sehr schönes Teil. Schöne Station, schöner Final, schöne Gegend. Auch ein bisschen anstrengend, weil man berghoch muss, aber das ist nicht so das Problem. Das Listing ist wirr. Drauf geschissen, wenn ihr vor Ort seid, wisst ihr, was ihr machen sollt. Ah, ich gucke gerade nebenbei schon Zorge an. Also Zorge ist wirklich schön. Ich finde da im Moment jetzt spontan keinen Campingplatz auf erster Sicht, aber nee, vielleicht wird das mal so ein Ziel. Haben so die Gegend da irgendwo. Camping haben die nicht. Wir hatten aber auch eine geile Ferienwohnung, die war so sauber, also das unfassbar. Ich glaube, die säubert die wirklich mit der Zunge. Also so eine saubere Wohnung haben wir wirklich noch nie gehabt. Also nirgendwo, auch nur ein Hauch von Staub oder so. Ja, weil ich da sowieso mal gucken muss, wie es dann so mit Camping nächstes Jahr oder dieses Jahr wird. Ich bin mal gespannt, wie man das so... Eher als Hotel noch wahrscheinlich. Ja, ist natürlich. Ja, muss ich sehen. Jetzt kommt mein... Dann habe ich noch einen zweiten, auch in Zorge. Steigertal. Das ist GC5PZ19. Steigertal heißt der. Das waren so, ich meine, 3-4 Kilometer. Sehr schöne Gegend. Im Wald läuft man durch die Gegend. Einmal mussten wir allerdings über einen Baum rüber und das war gar nicht so einfach, weil da war ein riesen Baum umgebrochen. Und so jetzt im Februar, März ist einfach noch nicht Saison. Also da haben sie noch nichts aufgeräumt. Ach, das war die Tour, wo ihr mehrere Bäume auch auf der Strecke liegen. Ja, ne? Insgesamt sind wir, glaube ich, 5 oder 6 Mal und wirklich, also das war teilweise kaum zu umgehen, weil das, wenn da so ein Riesenbaum von 20 Meter umkippt, ne, da kommst du gar nicht so leicht dran vorbei im Harz, weil links geht's runter, rechts geht's hoch. Also ich sehe ja gerade auch Zorge, also auf der Karte bei Geocaching, du siehst das ja nur anhand der Wanderwege, da ist ja richtig Gelände. Junge. Ja, da geht das wirklich immer hoch, oder? Das ist also, aber schön, also macht wirklich Spaß, auch schöne Wanderwege, nicht so festgetretene, sondern lässt sich gut laufen, also kann ich empfehlen. Ja, also wie gesagt, dann der Steigertal, den ich eben meinte. Sehr schöne 4 Stationen, alle gut gemacht. Final ist okay, aber die 4 Stationen alleine, die lohnen sich schon, den zu machen. Hat auch noch einen Bonus dann dazu, der ist halt 0815, aber ist halt dabei. Und dann haben wir noch als letztes da unten, auch in Zorge, Zorger Wasserfall. Das ist GC6PDD0. Also GC6PDD0. Der ist obercool. Also, okay. Also das ist jetzt nicht die Niagara-Fälle, aber für Harzer Verhältnisse ist also richtig geiler Wasserfall, an den du auch schön dicht rankommst. Und wenn man nicht so doof wie wir ist, dann kommt man da auch gefahrlos ran. Wir sind von oben ran. Jetzt weiß ich auch, warum da Flatterband war. Das Ganze war alles ein bisschen wackelig darunter. Aber geht auch. Ist aber cool. Also den würde ich auch sofort wärmstens anschätzen. Guck, haben die da oben, ist da eine kleine Talsperre? Was haben die da? Ach, das ist so ein typischer harzer Teich, ne? Hier so ein Berg. Ja, nee, das ist ein normaler Teich tatsächlich. Aber da ist ein so ein Wasserfall. Lass den 3-4 Meter sein, viel mehr ist das gar nicht. Aber wo siehst du denn in Deutschland sowas sonst? Ja, also stimmt. Und für Harzer Verhältnisse, ich fand den schon sehr schön. Also auf jeden Fall, der Cache lohnt sich, den zu besuchen. Auch das Versteck ist schön, unten am Wasserfall, top. Also wirklich schön. Vor allem wird der auch jetzt bei dem ganzen Wetter gut Wasser geführt haben, ne? Ja, das stimmt. Da war, also Wasser hatten wir reichlich. Das läuft leider auch die Wanderwege gerne mal runter. Es war schon nicht ganz einfach, da zu laufen, hat aber trotzdem doch, ja, richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, der Harz ist immer eine Reise wert, das sehe ich genauso. Ja, das ja, ist einfach ja, eine schöne Ecke. Absolut. Zwar nicht so hoch wie der Wilseder Berg, aber trotzdem schön. Ja, man muss ja klein anfangen. Ist halt nur ein Mittelgebirge. So, da habe ich, was wir noch vergessen haben. Wir wollten das ja auch, guck, da gibt es sogar, wo hat das Bild denn her? Das ist an dem Wasserfall da? Tatsächlich, wir haben gerade im Chat so ein Bild da, das da drin ist mit dem Wasserfall. Da sieht er aber auch größer aus, als er ist. Ist das ernsthaft der? Naja, aber dann, ja, wenn du ganz unten stehst, dann kann das hinkommen. Man kann sagen, dann hat er aber doch ja so 12 Meter, ne? Nee, das täuscht. Nee. Okay. Das Bild ist schon sehr, sehr positiv fotografiert, nennen wir es mal so. Also ja, genau, das zweite Bild ist besser, das von Interceptor. Da siehst du es etwas besser, das sieht realistischer aus. Das ist so die Größenordnung. Das andere ist schon sehr positiv fotografiert. Ah, okay. Steht auch, Mika schreibt gerade, 5 Meter hoch laut Listing. Ja, also, ja, das kommt wohl schon hin. Ja, aber es ist schon, da geht schon gut Wasser runter, sieht schon nett aus. Ja, ja, also lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizukommen, wenn man da ist. Was wir vergessen haben, was wir ja machen wollten, aber jetzt ziehen wir es noch kurz nach, würde ich sagen, ist ja nicht viel. Die Kommentare, wenn schon einer sich die Mühe macht, dann sagen wir doch was zu. Zur letzten Sendung. Stellinger war der erste. Jetzt haucht es wieder bei dir ein bisschen, ne? Aber jetzt ist es egal, jetzt sind wir bald durch. Moin, hier nochmal der Link zur Webcam. Also er hat nochmal in Rotenburg den Link zur Webcam durchgegeben. Stimmt, genau, das hatte ich gesehen. Fand ich schon mal sehr gut, weil dann kann ich da nämlich tatsächlich nochmal, den habe ich mir tatsächlich wieder von Ignore runtergeholt, weil, also diesen anderen, diesen Multi, der ist mir zu doof, den mache ich nicht. Aber die Webcam, die werde ich dann wahrscheinlich irgendwann doch nochmal rangehen. Na gut, da stehst du natürlich bei der Webcam aber auch direkt am Start vom Multi, vielleicht guckst du doch nochmal. Nee, ja. Definitiv nicht. Dann haben wir da der Zander Erik SI. Den haben wir ja schon mal besprochen. Der ist für seine, also der ist ja dafür bekannt, dass er gerne mal cached, ohne da gewesen zu sein. Oder zumindest lockt, ohne da gewesen zu sein. Und dann gibt's noch diesen Trail in Frankreich, der bestand aus Letterboxen und Multis. Also das war dieser Owner, wo wir, glaube ich, über die, der da seine 1000 Logs löschen wollte. Überarbeiten wollte, genau. Ja, ja. Das ist also nicht Amerika, das ist Frankreich, Letterboxen und Multis. Vom Owner alle archiviert, alter Vogel. Boah, man hat aber auch was zu tun gehabt. Was haben wir noch? Ach, da hat Dr. Ringling nochmal Bescheid gesagt, dass der Server von der PodWG neu aufgesetzt wird. Gut, ist im Moment ja auch passiert jetzt. Ich glaube, deswegen war ich auch drüber gestolpert, über den Kommentar irgendwie. Nee, über eine Twitter-Meldung war ich. Also, wir müssen auch mal sehen. Also, auch mal für die Hörer, wir werden das jetzt erstmal so weiter nutzen, weil es sind ja letztendlich meistens die gleichen 10 Hörer, die wir haben. Die wissen jetzt, wie es geht. Die haben sich das eingerichtet. Und denen möchte ich jetzt auch nicht unbedingt antun. Ja, jetzt beschäftigt euch als nächstes mal mit Discord. Das ist mir alles, das gefällt mir nicht. Wir werden das eher so machen, glaube ich, dass wir beide mal Discord irgendwann mal ausprobieren. Ich wollte sagen, genau. Jetzt auf den ersten Blick sah es jetzt, wie gesagt, ich habe das, was wir suchen wollten, nicht gefunden. Deswegen war es auf den ersten Blick so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht was falsch gemacht. Keine Ahnung. Ja, oh, guck mal, jetzt kleiner, in seinem Alter muss man schon mal auf Klo in 2 Stunden. Da hält man sonst nicht durch. Also Discord sieht aus, als wenn es besser für uns wäre. Das heißt, da kann ich mir die Berechtigungen so viel, viel, viel, viel, viel, viel mehr spielen. Die Frage, ob ich das überhaupt will. Ob es für die User besser ist, weiß ich nicht. Ich fand es ein bisschen kompliziert alles da. Ich meine, gut, Tebu schafft es jetzt auch hier nicht. Da sieht man, da muss er noch dreimal neu booten, bis er mal Ton hat. Aber gut, da oben, also bei der Höhenluft kann man sich auch nicht so konzentrieren. Das ist schon okay. Aber insgesamt läuft diese Pod-WG ja und funktioniert. Und wenn wir ein bisschen Darth Vader Atmen drin haben, war gut, weiß ich nicht, ob das hier dran liegt, ob es an uns liegt. Keine Ahnung. Ist alles nicht so schlimm, aber hier funktioniert es jetzt und kostet halt nichts, außer meine Spende einmal im Jahr, die mache ich dann auch gerne. Und dieses Jahr brauche ich noch nicht mal, die hat ja schon der, irgendwer hatte die schon übernommen, ne? Stellinger, glaube ich. Ich glaube, Stellinger war es, ja. Und nicht mal wenig. Also von daher haben wir auch da hier ein bisschen bezahlt für MixLR ist kein, ja, keine Alternative mehr, weil da zahle ich im Jahr 120 Euro für maximal 3 Stunden im Monat und wer uns kennt, weiß, dass das schon knapp werden kann. Also so gut ich MixLR fand, aber das ist mir keine 120 Euro im Jahr wert. Also oder 99 Euro, glaube ich, jetzt, wenn du es im Jahres als Jahresbeitrag zahlst. Und ich sage jetzt mal hier so in der Pod-WG, wenn es jetzt tatsächlich so, wie es jetzt hier ist, dass man quasi einen Raum aufmacht und hat dann kann dann quasi einmal kurz die Rechte vergeben. Ja. Und wir dann nicht diese, wir hatten die letzten Mal tatsächlich ja, ich sag mal, nur zweimal Probleme und dann aber tatsächlich auch mit den Admin-Rechten immer. Ja, so, das ist natürlich hier, wenn das jetzt dadurch behoben ist, gucken wir mal, weil so schlecht läuft es ja dann hier nicht. Nee, es nervt halt, den Raum da aufzumachen. Das ist alles mal so ein bisschen ein Klick, drei Klick. Louis Seifer sagt da auch schon, wir sind doch auch nur 3 Minuten. Ja, hat er auch vollkommen recht. Also gar keine Frage. Aber erstens bin ich faul. Und zweitens geht's dann los. Es ist eben nicht immer nur 3 Minuten, sondern ich muss auch mal gucken. Ach ja, Moment, du musst ja hier Dings angeben, Sprachberechtigung. Wenn wir uns vorher besprechen wollen, muss ich ein Passwort vergeben. Ist nicht viel Aufwand, aber ist Aufwand. Und ich möchte halt nicht wie früher immer mit einer halben Stunde Technik anfangen. Da habe ich einfach keine Lust mehr zu. Und wenn es jetzt MixLR, sag ich mal, für 50 Euro gegeben hätte und ich darf dafür 10 Stunden im Monat senden, dann wären wir schon bei MixLR. Das könnte man glauben. Ja, Stellinger, du hast recht, das geht auch im Hauptraum. Aber im Hauptraum habe ich schon wieder das Problem, dass ich da gar keine Berechtigung in dem Sinne habe. Das heißt, da muss ich dann alle reinlassen und da muss ich dran denken, alle stumm zu schalten. Wenn einer neuer dazukommt, dann müssen wir wieder agieren, ne? Genau. Dann müssen wir wieder tätig werden. Ansonsten haben wir, wenn wir Pech haben, einfach weil der es nicht weiß, also noch nicht mal aus Böswilligkeit, steht der vielleicht auch auf Dauer senden, dann kommt er da rein und haut uns erstmal immer in die Aufnahme rein. Und das ist natürlich auch Mist. Deswegen müssen wir so einen Unterraum aufmachen, weil wenn ich den aufmache, dann kann ich diesem Unterraum auch Berechtigung vergeben. So wie wir es jetzt in diesem Fall haben. Keiner darf sprechen außer uns beiden. Und dann können wir auch jedes Mal einen neuen Unterraum aufmachen mit tagesaktuellen Titel, dass wir ordentlich Clickbait kriegen, so wie hier heute. Ne? Ja, eigentlich wollte ich, ach, diese Titten habe ich vergessen, da reinzuschreiben. Ich würde ja den Titel auch mal wirklich heute Corona-Titten und ein Verantwortungsbewusstsein nennen, aber ich habe immer noch die Angst, dass mir Apple dann nicht listet. Deswegen lassen wir das mal sagen. Du musst es groß schreiben. Du musst bei Titten musst du großes T, ein kleines L schreiben und dann wieder TTEN. Ach so. Groß. Ne? Ja, das wäre. So mache ich das bei irgendwelchen Handy-Games immer. Dann heiße ich nämlich immer Pillermann. Ne? Allerdings eigentlich heiße ich PLLL-Ermann, ne? Weil das eine L ist einfach klein geschrieben, die anderen beiden groß. Ne? Ja, aber ich bin bei Titeln, wie gesagt, sehr vorsichtig. Also im Text packe ich auch schon mal was rein, aber bei Titeln, ich dachte, wir nennen diese vielleicht Fake News, diese Sendung. Weil wir ja mal mit den Fake News eigentlich so ein bisschen aufgeräumt haben jetzt. Ja, das könnte man tatsächlich nehmen. Ja, wäre so ein Ansatz. Titten schreibe ich in Text irgendwo rein. Oder einfach die desinfizierte Mehrheit, ne? Ja, das ist, warte, ändere ich jetzt. Gut, jetzt hat er das Ding schon Namen vergeben, das macht aber nichts, die Überschrift kann ich immer noch, ne? Desinfizierte Mehrheit. So, okay. Jetzt kommen wir aber auch in Schwafeln hier, jetzt wird es ein Hörer sonst langweilig. Außerdem haben wir es dann geschafft. 2,5 Stunden. Ja, wir haben es ja nicht in 2 Stunden geschafft. Das ist in einer Zeit, wo Geocaching immer weniger wird, haben wir doch 2,5 Stunden. Ja, das ist, weil der Gleiter so viel im Chat schreibt, deswegen. Und Elli. Ja, wie jetzt schon, Elli. Da müssen wir immer so viel lesen und dann dauert das. Also. Wir können ja noch mal ein bisschen jetzt über Ellis Probleme an. Mit der schwarzen Schmiere, wenn sie im Auto gefummelt hat, ne? Genau, nachdem sie vorher versucht hat, Strippen zu ziehen, also zu strippen quasi, ne? Oh, im Hintergrund kommt gerade, so nett das gemeint ist, wieder der Tipp mit Studio Link. Das haben wir zu dritt ausprobiert und alle drei waren nach 10 Minuten so weit zu sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Das funktionierte bei uns aber auch hinten und vorne nicht. Nee, das ging überhaupt nicht. Ach, nee. Schon jetzt ist Schluss. Also Mika, wir schwächeln, wir haben Open Caching, das fordert uns doppelt. Also das ist fast wie 5 Stunden Caching, Podcasten. Mika, du musst uns einfach mehr überweisen, dann sprechen wir noch länger über OC, ne? Ja, das geht auch. Ich sehe gerade, nochmal, weil wir es ja auch gerade erklärt haben, weil Elli schreibt, mein Mikro ist nicht stumm geschaltet, hihi. Nee, macht auch nichts, weil in diesem Raum kannst du mit deinem Mikro machen, was du willst. Du kriegst einfach keine Sprachberechtigung. Sogenannte Talk Power. Das haben nämlich nur wir beide. So. Ich denke. Ja, wir haben's durch. Die Folge aus der Halbquarantäne quasi, ne? Wie heißt das eigentlich? Ja, das ist ja Ausgehbeschränkung. Ne? Das Problem ist, mir fällt das immer gar nicht auf, weil mein Leben, also ganz ernsthaft, das Einzige ist, was mir um Keks geht, ist Heike jetzt immer zu Hause rum. Ich habe das Haus gar nicht mehr für mich alleine, wie sonst gewöhnlich, weil sie ja sonst 3-mal eine Woche zum Sport geht. Aber ansonsten hat sich für mich tatsächlich null, also ich habe vorher schon andere Menschen gemieden. Ja, also von daher. Nee, also für uns hat sich auch nicht so viel geändert. Es ist halt, ja, ich sag mal, die Kinder sind halt mehr zu Hause. Wir treffen etwas weniger auf Leute, aber ansonsten, ja. Also ist tatsächlich so, wenn ich so zur Arbeit fahre, im Wechsel mit meiner Frau, dann denke ich so auf dem Weg zur Arbeit immerhin, ach ja, stimmt ja. Du merkst es nur, dass ein bisschen weniger Verkehr ist. Aber ansonsten eigentlich, viel hat sich nicht getan. Also von daher, Leute, bleibt locker, so schlimm ist es nicht. Es gibt, eben. Es gibt schlimmere Sachen. Ne? Grüße an Tracer geben wir natürlich weiter. Ja. Interceptor darf jetzt auch seinen Podcast zu Ende machen, keine Frage. Nein, Holger grüßen wir sowieso immer. Also, wie gesagt, wir haben ja einen unregelmäßigen Kontakt und ich bring die Karten dann ja meistens hin. Oder seine Frau schreibt uns auch schon mal so einen Zwischenstand. Genau, so wie es heute getan ist. Hat. Mal einmal kurz gesagt, wie der Stand ist. Genau, das ist auch okay so. Mehr muss sie gar nicht machen, um Gottes Willen. Die hat wirklich anderes um die Ohren als uns. Von daher, das läuft eigentlich. Genau. Da gehen wir auch davon, dass der kommt. Ihr habt ja gesehen, getwittert hat er schon langsam. Bei Facebook hat er auch schon was geschrieben. Uns hat er neulich auch schon eine Nachricht geschrieben, wo wieder blöde Sprüche kamen. Genau. Also ich denke, gebt ihm einfach Zeit. Wir geben ihm Zeit. Das wird noch dauern, aber wir haben von vornherein gesagt, und wenn wir 10 Jahre warten, also Holger hat immer einen Platz, keine Frage. Das Schöne ist dann, ihr habt dann Holger eigentlich nonstop erstmal, weil Jörg und ich dann erstmal 7 Folgen Pause machen. Nee, wir gehen dann die 7 OC-Caches machen, die uns noch fehlen. Nein, wir machen natürlich mit Holger zusammen, ganz klar. Er wird dann irgendwann wiederkommen, denke ich, und bis dahin müsst ihr mit uns vorlieb nehmen. Und die Zeit geben wir Holger auch. Vielleicht noch einen kleinen Abschlusstipp, weil es fiel mir heute erst auf. Ich weiß jetzt gar nicht, seit wann es das gibt. Aber ich habe heute abgeschlossen, nämlich mal das Probeabo von Disney Plus. Das geht jetzt. Du bist der Telekom-Kunde, ne? Nee, das hat damit gar nichts zu tun. Ja, ich bin Telekom-Kunde, aber bei denen mache ich exakt gar nichts. Sondern das kann man über Webbrowser machen oder auch über meine Fire TV. Aha, okay. Obwohl, den Stick habe ich da jetzt dran, genau. Über den Fire TV-Stick kann man das, da gibt's jetzt die App für bei Amazon. Und dann kann man das da auch gucken. Kostet 7 Tage nix, also Probeabo. Ja. Nicht kündig, kostet es danach wahlweise 6,99 im Monat oder 69,99 im Jahr, was ich bevorzugen würde. Ich glaube, ich werde mir das holen. Für Heike ist das, glaube ich, nicht so. Die ist nicht so die Fantasy- und Science-Fiction-Fan, aber ich schon. Und das finde ich nicht zu teuer. Ich glaube, das wird nach einem Jahr von ganz alleine teurer, aber im ersten Jahr, glaube ich, nehme ich das mal mit. Also ich habe, es kam am Sonntag, glaube ich, auf ProSieben die erste Folge von dem Mandalorian, dieser Star Wars-Serie. Ja. Und da muss ich sagen, da habe ich mich dann schon echt geärgert. Verdammte Scheiße, wie guckst du den Rest denn jetzt? Weil die war wirklich, die ist gut gewesen. Also es hat mir gefallen. Für eine Serie klasse gemacht. Ich bin ja eh so ein Star Wars-Fan, weil der Junior auch ein Star Wars-Fan ist. Aber ich bin auch mit groß geworden. Und das war tatsächlich, da habe ich gedacht, meine Güte, gute Serie. Also das, da habe ich schon echt gedacht, vielleicht musste doch Disney Plus machen. Ja, bin gespannt. Oh, guck mal, Stellinger hat seit 2004 keinen Fernseher oder ähnliches. Ja, siehst du, deswegen kriegst du. Und dann keine 10.000 Pfunde, Stellinger. Deswegen krieg ich auch die 10.000 bald voll. Nein, soll ja, ist natürlich Werbung, hat leider gar nicht Unrecht. Aber ja, nee, fand ich jetzt ganz interessant, weil gerade jetzt zur Zeit, also wie gesagt, bei mir ist es egal, aber viele wissen ja nicht so richtig, wie sie sich zu Hause beschäftigen wollen. So, Disney Plus ist im Moment günstig im ersten Jahr, kann man mal mitnehmen. Also. Ja, wenn es eine Woche umsonst quasi ein Probeabo gibt, dann werde ich es erstmal testen irgendwann. Aber ja, genau, jetzt warten, mal reingucken, was es gibt überhaupt an Serien und so. Bis Mandalorian, die bringen jeden Freitag eine neue Folge raus, sind glaube ich 10, das heißt, ich muss 10 Wochen warten, dann mache ich mal eine Woche Probeabo und gucke ich mir das durch. Oh, Elli, guck mal, Elli hat den ersten Satz verstehen. Elli schreibt, ich hatte noch nie einen Fernseher, ich habe gar keine Zeit dazu. Gut, kann man verstehen, aber ist natürlich, dann muss man auch mitleben wollen. So, ich bin immer froh, wenn ich ganz viel Zeit habe. Bin schon ohne Fernseher groß geworden. Also Elli, übers groß geworden, da müssen wir... Das ist mir noch nicht aufgefallen, dass du groß geworden wärst. Ja. Na gut, also auf jeden Fall, wer Interesse hat, gibt es jetzt auch für Fire TV. Das kann aber auch daran liegen, dass Ellis Eltern mal gesagt haben, wenn du groß bist, kriegst du einen Fernseher. Ja. Ah ja. Ich denke mal, dann sind wir durch. Ich denke auch. Wir danken für euer Durchhalten. Die 2,5 Stunden habt ihr geschafft. Mal wieder. War schön mit euch. Tatsächlich 2,5 Stunden schon wieder. Ich fasse es nicht. Ja. Ja, hilft nichts. Genau. Und dann werden wir, wenn nichts dazwischen kommt, man weiß ja nicht in diesen Zeiten, wer dann mal irgendwie doch mal flach liegt. Aber dann hören wir uns quasi in gut 4 Wochen wieder. Ne? Ja, das würde ich auch sagen. Das müssen wir mal gucken, was dann passt wieder, wie sich das alles entwickelt. Aber das kriegen wir hin. Tendenziell würde ich sagen, ich glaube, ich habe dann immer noch Zeit. Da gehe ich jetzt auch von aus. Ich mache jetzt schon mal die Aufnahme in dieser Stelle aus. Genau, ich auch. Aber brauchen wir den Raum ja gar nicht verlassen. Da ist ja nichts Wichtiges mehr zu besprechen. Dann sage ich schon mal tschüss, ciao, ciao. Ja, genau, von hier auch.